from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 135, nach nur 7 Tagen, wer hätte das gedacht. Phil, sind wir schon wieder am Start. Für uns, sagen wir, relativ untypisch. Regelmäßig. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Insofern freue ich mich natürlich mit dir und vielleicht noch einem Überraschungsgast etwas über Basketball zu sprechen. Ich habe vorhin erzählt, normalerweise freue ich mich nicht, dass ich so lange pendle zu meiner Arbeitsstätte, aber in dem Fall ja, war es ehrlich gesagt ganz gut, weil ich damit eigentlich recht viel Basketball sehen konnte und dann permanent in der U-Bahn hier in Shanghai mir die Games reingezogen habe. Und da haben wir sicherlich ein paar Sachen, über die wir sprechen können. Ganz genau. Du hast es gerade schon erwähnt, wir haben zum zweiten Mal heute in unserer Podcast-Historie sozusagen einen Gast mit dabei. Jemand, einen guten Freund von mir, mit dem ich mir das ein oder andere Messenger Battle oder Diskussion in den letzten Wochen und Monaten schon mal geliefert habe. Und dann dachten wir, vielleicht holen wir ihn einfach mal mit dazu und quatschen mal zu dritt heute über die Playoff-Serien und den aktuellen Stand. Hallo Zille, schön, dich dabei zu haben. Ja, hallo Marius, hallo Phil, vielen Dank, dass ihr mich hier teilhaben lasst. Erzähl doch mal kurz vielleicht für die, die uns da gerade zuhören, wie du zum Basketball gekommen bist oder wie viel du so guckst und wie viel Playoff, sag ich mal, wie viel Zeit die Playoffs bei dir aktuell einnehmen. Ja, ich bin dazugekommen, 1992 war das, glaube ich. Ich bin der Älteste hier in der Runde, wenn ich da so richtig zähle, also mit Abstand der Älteste. 1992 war ich zu einem Schulaustausch in Tacoma, das ist eine Stadt direkt neben Seattle. Und da war ich in einer Gastfamilie untergebracht und die waren Basketballfans und das war die Zeit von Sean Kemp, Gary Payton, Nate McMillan von dieser geilen Sonics-Truppe. Und dann natürlich gab es 92 auch noch Barcelona und seitdem verfolge ich eigentlich die NBA. Aufgrund meines fortgeschrittenen Alters bin ich einer von der Generation, die sagen, früher war alles besser. Ja. Also weil ich habe das letzte Mal auch so über aufgeblasene Stats und so weiter gesprochen, so dass ich auch so, das war früher irgendwie alles ein bisschen anders und deswegen bin ich da auch manchmal ein bisschen kritisch, aber der Sport verändert sich, das ist schon okay. Ja. Also insofern, ich habe nicht wirklich ein Lieblingsteam, ich mag natürlich so bestimmte Philosophien und bestimmte sowas wie San Antonio kann man nur gut finden, was die dort machen. Können wir später auch sicherlich nochmal drüber sprechen, da über den einen oder anderen Spieler und wie gesagt, ja. Hab Spieler, die ich gerne mag, so vielseitige Spieler. Tracy McGrady ist, glaube ich, so einer, den ich ganz toll fand. So einer, wo der im Prinzip einer des Besten der Welt hätte sein können, aber natürlich alles nur sehr kurzer Peak und so weiter. Aber den habe ich so Leute, denen ich gerne zugucke. Ja, da du kein Team hast, wenn wir dann zumindest wenn die Playoffs dran sind, wenn wir dann täglich schreiben und ich dann irgendwas von den Knicks erzähle, habe ich das ein oder andere Mal schon von dir zurecht gehört, dass ich da mal meine Fanbrille absetzen soll. Aber cool. Wir hatten uns vorgenommen, heute so ein bisschen durch die Serien zu springen. Ich glaube, zu der einen oder anderen Serie haben wir vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Wir zeichnen gerade auf am Samstagmorgen. Insofern haben wir nicht alles von letzter Nacht sehen können, aber ich glaube doch irgendwie einen ganz guten Eindruck gewonnen, Phil, was so die Serien bisher angeht und was vielleicht auch so den weiteren Verlauf der ersten Runde angehen sollte. Ja, du hast so gesagt, wir haben wahrscheinlich die eine oder andere Serie, wo wir mehr drüber sprechen oder zu der wir mehr zu sagen haben, sowohl was die Taktik betrifft, als auch bestimmte Matchup oder individuelle Spieler und andere, wo es ein bisschen deutlicher ist. Ich gucke jetzt gerade Richtung Detroit, da werden wir wahrscheinlich nicht ganz so viele interessante Nuggets raussuchen können. Vielleicht noch 2 Punkte dazu, weil das tatsächlich auch das erste Mal ist, dass ich jetzt mit Zille direkt spreche. Ich finde es natürlich spannend, dass jetzt hier heute die erste Franchise, über die gesprochen ist oder wurde, eine ist, die gar nicht mehr offiziell existiert und das spricht natürlich für unsere Nostalgia-Level, dass wir die Sonics zu Playoff-Zeiten das erste Team ist, worüber wir reden. Aber zu Recht In der letzten Folge hatten wir auch ein bisschen über Dirk Nowitzkis Abschied gesprochen und da waren die Sonics ja entsprechend auch ja recht stark vertreten, personifiziert durch Sean Kemp dann und ich denke, da kann man ruhig häufiger drüber reden. Heute schauen wir erstmal tatsächlich in das Jetzt und da haben wir wahrscheinlich das ein oder andere Fable und vielleicht auch das ein oder andere Hot Take. Mal sehen, was die Serie so bringen. Genau. Was wir uns vorgenommen haben, ist neben den Serien vielleicht noch einen Spieler oder einen Stat rauszusuchen, der uns ins Auge gefallen ist, ob das jetzt ein Player to Watch oder ein Stat to Watch ist. Ich würde sagen, ihr beiden, vielleicht, weil wir uns dann doch mehr Zeit für andere Serien nehmen, vielleicht fangen wir mal mit der Serie an, die du gerade schon erwähnt hast. Detroit-Milwaukee. Wer von euch beiden möchte mal anfangen? Oder ich gebe das Ruder einfach mal weiter, Zille. Ziemlich deutlich bisher, 2-0 Milwaukee. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Detroit hat es noch nicht einmal geschafft, über 100 Punkte zu scoren. Was sind so die ersten Dinge der ersten beiden Spiele, die dir da so ins Auge gefallen sind? Nichts Besonderes, das war für mich vollkommen erwartbar. Also ohne Blake sowieso nicht. Also ohne Blake ist das ein Lottery-Team. Ich wusste nicht, dass er so stark verletzt ist, dass er gar nicht spielen kann, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das ist so ein bisschen das, vielleicht können wir da später auch nochmal kurz drüber sprechen, allgemein so über Verletzungen. Wenn die Vereine zum Ende der Regular Season ihre Superstars irgendwie hinsetzen, um die zu schonen, dann weiß man irgendwann nicht mehr, werden die jetzt nur geschont? Sind die leicht irgendwie zwickt da so ein bisschen oder sind die halt tot? Und das war mir nicht klar, dass Blake so fertig ist, dass er überhaupt nicht spielen kann. Also insofern ist das denn ganz klar für Milwaukee vollkommen ungefährdet. Und man muss dazu sagen, bei Milwaukee fehlt auch einer der wichtigsten Spieler. Ihr habt den das letzte Mal in eurer Saisonaufzählung ein bisschen vergessen. Malcolm Brogdon, die erste 40, beziehungsweise 50, 40, 90 Saison. Ja. Oder seit Steph Curry hatte die letzte. Er ist der 8. Spieler überhaupt, der das jemals geschafft hat. Alle, die das vorher vor ihm gemacht haben, wurden Franchise-Player. Mir ist schon klar, dass der Brogdon die Saison nicht so gemacht hätte, wenn er die erste Geige wäre bei Milwaukee. Aber trotzdem, das haben nicht viele geschafft. Und der spielt noch nicht mal mit. Das heißt, die haben noch richtig Luft nach oben. Ja. Ja, das stimmt. Ja, klar. Also, was die Verletzung angeht, Phil, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass Blake Griffin so raus ist. Ich habe mir vorhin mal auf der Basketball-Reference-Seite kurz das defensive Rating beider Teams angeguckt. Das liegt aktuell bei Milwaukee bei 91 und bei Detroit irgendwie bei 120 oder 118 oder so. Also klar, ohne die erste Option, ohne Griffin, der so ein bisschen für uns ja auch so sneaky MVP-Kandidat war, also nicht richtig MVP, aber so unter den ersten 5, 7 Spielern oder so. Ohne den ist natürlich irgendwie gar nichts zu holen, ne? Ja, absolut. Vielleicht kurz darauf geantwortet. Für mich war es auch ein bisschen überraschend, dass tatsächlich Detroit sich jetzt geäußert hat, dass sie ihn setzen oder sitzen lassen werden. Ich glaube, dass ihn das natürlich sehr zwickt, nachdem er wahrscheinlich, da hatten wir auch unseren Senf zugegeben, in der Diskussion sein wird, an eines der All-NBA-Teams tatsächlich zu kommen. Mhm. Über ihn lief alles offensiv bei den Detroit Pistons und entsprechend bemerkbar macht sich das natürlich oder sein Fehlen natürlich jetzt auch an den beiden Spielen, wo nicht nur natürlich von der defensiven Sichtweise es überhaupt nicht geschafft wurde, die Milwaukee Bucks aufzuhalten mit dem Shooting, aber auch offensiv natürlich extrem viel Sand im Getriebe war. Und wenn man sonst nicht wirklich Spielmacher hat, wir haben häufig genug darüber gesprochen, wie peinlich es ist, dass Andrew Drummond sich teilweise Post-Up-Isolations gönnt oder eben dann Jackson halt im Prinzip auch nicht mehr ist als nur ein überbezahlter Combo-Guard, dann ist das schon schwierig und sagt natürlich nichts Gutes für die Serie aus. Ich finde es ein bisschen schade in der Tat auch, dass Griffin jetzt mehr oder minder zwangsläufig sitzen muss oder ihm das zumindest aufgebürdet wird von Seiten der Franchise. Ist aber für mich auch einfach im Abstand das langweiligste Matchup, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe auch ehrlich gesagt stark davon aus, dass es ein Sweep wird und deshalb würde ich auch ehrlich gesagt mich oder uns eher darauf fokussieren, was für Spieler und Implikationen im Prinzip seitens der Milwaukee Bucks über diese Serie hinaus dann bestehen. Und ich glaube, was man da interessant finden könnte, ist, dass Pat Connaughton tatsächlich die meisten Minuten gespielt hat bislang. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass zwei Spiele lang recht viel weiß ich nicht, die Starting Five und letztlich auch die meisten Hauptspieler dann nicht mehr auf dem Parkett standen. Aber das ist vielleicht eine Option, ein bisschen variabler zu spielen, insbesondere wenn halt von Ilyasova oder Mirotic dann der Wurf nicht sitzt. Mhm. Bei mir, ehrlich gesagt, wenn wir über einen Player to watch reden, ist es aktuell Eric Bledsoe gewesen in der Serie und auch in dem Ausblick davor. Zille, wir beide haben auch schon oft über Bledsoe geredet und vor allem über seine defensiven Qualitäten. Jetzt hat er im letzten Spiel 27 Punkte aufgelegt. Ich finde, solange die Milwaukee Bucks es schaffen, sich relativ breit in der Offensive aufzustellen, also Middleton, Giannis und auch Bledsoe über 25 Punkte, glaube ich, sogar im letzten Spiel gemacht, kann man auch so ein bisschen gut mit den Minuten spielen. Ne? Giannis hat ja in der Saison auch schon nur in Anführungsstrichen 32 Minuten geaveraged im Vergleich jetzt zu Harden oder anderen Superstars, die da in der MVP-Diskussion waren. Aber Bledsoe für mich hinten dann sowieso irgendwie ein Garant, dass er seine eigene Position verteidigen kann. Aber wenn er dann vorne auch noch trifft, dann nimmt das so ein bisschen die Last und dann kann man sich auch weiterhin erlauben, glaube ich, die Jungs nicht irgendwie in Richtung 38 Minuten spielen zu lassen. Ja, Eric Bledsoe weiß jetzt nicht, wen du meinst. Ich glaube, der heißt Drew. Ja. So ein Footballspieler. Nee, also ja, das ist, wie gesagt, das ist alles jetzt noch kein Test. Also insofern, die können die halbe Mannschaft schon auf die Bank setzen und können da selbst mit der Bank irgendwie noch gut spielen. Das muss man einfach eine Runde abwarten bis zur nächsten Runde. Mhm. Also Clippers ohne Blake Griffin ist. Interessant finde ich, und da werden wir nachher natürlich vor allem in der Serie Portland gegen OKC nochmal drauf zu sprechen kommen, ist, wie man den Dreier verteidigt. Ich denke, das ist einer der großen Stärken defensiv von Budenholzers Team. Da spielt natürlich die Länge, insbesondere auf dem Flügel, hat eine sehr, sehr große Rolle. Da hat bislang auch Detroit noch überhaupt kein Land gesehen. Wayne Ellington hatten sie sich ja extra noch Prinzip auch für einen Playoff-Run nochmal ins Team geholt. Trifft, glaube ich, 5 von 20 jetzt bislang in der Serie. Das sieht alles ziemlich schlecht aus und für mich auch sicherlich ein Zeichen oder ein Point of Emphasis für die nächsten Serien, dass wenn da tatsächlich dann die größeren Kaliber kommen, dass man insbesondere natürlich da versucht, defensiv ein Zeichen zu setzen. Seid ihr cool damit, wenn wir einfach zur nächsten Serie weiterspringen? Ich glaube, da sind doch ein paar interessantere Matchups. Ich glaube, die nächste Serie, Orlando gegen Toronto, können wir, sage ich mal, ähnlich schnell irgendwie abfrühstücken. Da steht es mittlerweile auch 2-0 für Toronto. Vielleicht nur kurz 2 Cents von mir. 2-1? 2-1, Entschuldigung, 2-1. Ja, meins verloren. Ja, richtig, 2-1. Dennoch, okay, dann würde ich mich mal insoweit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass Orlando da kein Spiel mehr gewinnen wird. Was mir da aufgefallen ist in der Serie, ist die Flexibilität, die Toronto als Smallball-Verteidigung hat. Phil, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen. Mit Siakam, mit Danny Green, mit Kawhi Leonard, mit Kyle Lowry, der nur das erste Spiel zum Beispiel völlig verkackt hat. Ich weiß nicht, ob ihr dieses kurze Video aus einer Toronto-Kneipe gesehen habt, wo er seinen ersten Freiwurf getroffen hat und die ganze Kneipe ausgerastet ist im zweiten Spiel. Aber nichtsdestotrotz, die Flexibilität, die Toronto gerade in der Defense hat, finde ich super stark. Im letzten Spiel haben Augustin, Isaac und Fournier dann überhaupt kein Land gesehen, wie du gerade auch gesagt hast. 16%, 12% und 30%, 10-2 Steals, 17-7 Turnover habe ich mir aufgeschrieben. Also wie griffig und wie eng Toronto verteidigt ist, so das oder verteidigen kann, jetzt mal diese eine Niederlage, von dieser einen Niederlage abgesehen, ist so das, was mir aufgefallen ist. Ja, Wahnsinn. Ich kann da gleich mal ganz, ganz kurz was einsteigen, weil das war ein Stat, den ich neulich gesehen habe. Kyle Lowry hatte in dem Spiel, wo er im ersten Spiel mit 0 Punkten, was sie ja dann auch verloren haben, ein Plus-Minus von +11, weil er so hart verteidigt trotzdem, dass du in einem Spiel, wo du keine Punkte machst, mit +11 rausgehst, das musst du auch erstmal bringen. Also insofern, stimme ich zu, die Verteidigung. Ich weiß nicht, würde ich vielleicht sogar challengen, weil insofern, dass natürlich Plus-Minus ein ziemlich volatile Statistik ist, dadurch, dass viel man auch darauf schauen muss, mit welchen Lineups du auf dem Spielfeld bist. Und wenn du natürlich jemand hast, sogar wie in Spiel 1 in Kawhi, der häufig mit dir zeitgleich auf dem Parkett steht und dann im Prinzip hypereffizient ist, dann hast du natürlich teilweise Stints oder Spurts, wo du besser aussiehst, als deine individuellen Stats vielleicht dann auf Anhieb zeigen. Vielleicht ist das auch, weil ich einfach Kyle Lowry überhaupt nicht mag und ich auch nach wie vor finde, dass der extrem überbewertet ist. Spricht natürlich dafür, dass er trotzdem im Prinzip statistisch gesehen noch ein bisschen was dazu beigetragen hat, auch wenn im ersten Spiel der Eye-Test absolut gezeigt hat, dass er von Augustin tatsächlich vorgespielt wurde. Und das ist natürlich nie ein gutes Zeichen, wenn du Aspirationen hast, im Osten dir die Krone aufzusetzen. Aber ich habe mir das zweite Spiel tatsächlich komplett angeguckt, obwohl es ein Blowout war. Wollte ich mir noch mal anschauen, wie sich beide Teams darauf anschließend einstellen, auch von der taktischen Sichtweise. Ich hatte das erste Spiel ein bisschen geguckt, das gestrige wohl knappere Spiel nicht, wo auch Vucevic im Prinzip sein erstes gutes Spiel gemacht hatte. Ich fand es sehr überraschend, dass sie Vucevic nicht früher oder tiefer vor allen Dingen den Ball gegeben haben. Sie haben sehr viel ihn als Ballverteiler eingesetzt. Sie haben sehr, sehr viele extrem hohe Pick-and-Roll gespielt mit ihm, und für mich ist es immer noch so, dass wenn du ihn in Post setzt und da dann kreieren lässt, im Prinzip auch als Ballverteiler, ist es die beste Option. Das haben sie versäumt, und ich glaube, das war die einzige Chance, die sie hatten, eben nachzulegen. Nach diesem Überraschungs- und Achtungserfolg im ersten Spiel wurden sie aus der Halle geschossen und liegen jetzt dementsprechend 2-1 zurück. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig für sie, da rauszukommen, auch wenn man noch ein Heimspiel in Orlando hat. Überraschend war sicherlich, dass Aaron Gordon ziemlich treffsicher war. Der ist für Orlando bislang sicherlich der beste Spieler gewesen in der Serie. Ich habe nur die Statistiken von gestern Nacht gesehen, aber ich würde trotzdem das unterschreiben. Er hat sehr solide auch von draußen getroffen. Aber letztlich überwiegt er natürlich die individuelle Stärke, und auch Kawhi, ein Punkt, der mir da aufgefallen ist, wie selbstsicher er doch in fast Chris Paul'scher Manier zu seinen Spots in der Midrange-Distanz eben gelangt und dann da auch treffsicher die Sachen versenkt, wenn man Bucket braucht. Zille, möchtest du noch zu Kyle Lowry irgendwas dazu sagen? Ja, Fun Fact am Rande, Kyle Lowry hat mehr All-Star-Spiele als Kawhi Leonard. ich bin auch kein Fan von dem, aber ich finde auch, dass sie alle sehr geil verteidigen da. Und Player to Watch, wenn man das so sagen würde, ist für mich ganz klar der Pascal Siakam. Also das ist für mich der Most Improved Player, mit Abstand. Ich weiß, ihr hattet letztes Mal die Aaron Fox. Den habe ich auch da in den Top 3 mit drin. Aber Siakam wäre es für mich deshalb, weil der in einigen Spielen, mehr als eine Handvoll Spiele in diesem Jahr, schon der beste Spieler war im Team. Kawhi hat eine sehr, sehr solide Saison gespielt, aber jetzt auch keine Übersaison. Also wenn du zwei All-Stars im Team hast und du bist bei mehr als einer Handvoll Spielen der beste Mann im Team, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Ich finde den geil anzugucken. Der hat eine unglaublich steile Kurve. Also der geht so schnell hoch wie, ist jetzt ein harter Vergleich, aber ich sag mal so, Giannis für Arme. Also der war im letzten Jahr auch noch so mega roh, aber das Talent war schon für alle zu sehen. Und jetzt wird der wird so schnell so viel besser. Ich finde ihn einfach geil anzugucken. Mhm. Ja, geht mir auch so. Ich finde bei Siakam, also klar, der war bei uns natürlich auch irgendwie bei der Most Improved Player Diskussion mit drin, berechtigterweise. Ich glaube, warum er so genauso wichtig ist für Toronto, ist, weil sie keine verlässliche zweite Scoring-Option haben. Also bei Lowry haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ob das jetzt mal 20 Punkte werden oder eben 0 oder irgendwas dazwischen, glaube ich, ist schwierig, gerade wenn man dann auf die nächsten Runden guckt, sich darauf zu verlassen. Siakam hat gestern 30 aufgelegt oder vielmehr beim letzten Spiel 30 aufgelegt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, was man jedes Spiel erwarten sollte, aber ich glaube, für Toronto, die ja allgemein schon eher auf die Breite gehen, als sich auf ein, zwei Spieler zu verlassen, wenn wir jetzt mal auf Milwaukee noch mal kurz zurückblicken, da ist es ja schon so, dass alles über Giannis läuft. Ich glaube, da ist Toronto ein bisschen flexibler, auch wenn Kawhi Leonard natürlich da vor allem offensiv das Zepter in der Hand hält. Und wenn Siakam dann sage ich mal, so durchschnittlich immer bei 20 Punkten oder so liegen würde jetzt in den Playoffs, dann glaube ich, macht es sie ungleich gefährlicher. Und dann kann man auch sowas wie eine schlechte Shooting-Nacht von Danny Green, der übrigens auch ein Null-Punkte-Spiel schon aufgelegt hat in dieser Serie, oder eben von Kyle Lowry relativ gut kompensieren, würde ich sagen. Ja, und man darf nicht vergessen, weil wir vorhin kurz Verletzungen hatten, irgendwie Anunobi ist auch raus. Also das ist für die auch ein wichtiger Spieler von der Bank, deswegen muss Siakam sowieso auch ein bisschen mehr machen. Ja. Ja, ich glaube, die defensive Variabilität ist auch trotzdem noch da. Natürlich, Nobi wäre sicherlich nochmal ein spannendes Matchup gewesen, wenn man ultra klein spielen möchte. Wir hatten darüber in der Folge früher mal gesprochen oder ein paar Folgen zurückgedacht, dass es für mich ein bisschen ein Trugschluss wäre, wenn sie groß spielen, tatsächlich mit Ibaka und Gasol. Es scheint so zu sein, dass Nick Nurse die Minuten staggert, dass also beide im Prinzip mal versetzt voneinander spielen. Das halte ich für eine sehr gute Lösung, dass man den Pace aufrechterhält. Sie sind, insbesondere wenn Siakam auf dem Feld ist, dafür gemacht, im Prinzip schnell zu spielen und nicht unbedingt langsam ins Set zu gehen, sondern ihn den Ball treiben zu lassen. Er ist ja ein Stereotyp, das meintest du ja auch eben, der den Fastbreak mit einem Rebound direkt persönlich im Prinzip antreiben kann. Und das machen sie bislang taktisch sehr gut. Mal sehen, ob das so bleibt, insbesondere und das vielleicht als Überleitung auf ein potenzielles nächstes Matchup in der zweiten Runde, wo dann natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Big Man erwarten könnte, wenn er denn gesund sein soll. Und das wäre natürlich Joel Embiid. Wenn er denn gesund sein sollte, und ich glaube, da können wir ein bisschen länger drüber sprechen, dann lass uns doch direkt, wenn ihr nichts dagegen habt, direkt zu der Serie springen. Philadelphia, vor allem in Person von Ben Simmons, hat sich so ein bisschen rehabilitiert. Embiid hat das letzte Spiel nicht gespielt. Philadelphia führt die Serie 2-1 an. Simmons hatte so sein, Coming-out kann man ja schwer sagen. Er war sowieso bei allen auf dem Zettel, aber mit 31 Punkten dann so ein bisschen negiert, was er da in dem Spiel vorher angerichtet hatte. Ein Stat, der mir da letztens irgendwann untergekommen ist, irgendwann diese Woche, war, ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe, irgend so ein YouTube-Video, wo so ein Panel gesagt hat, sie haben eine 5% schnellere Pace ohne Embiid gespielt. Zille, heißt das wenigstens für diese Serie oder auch im Ausblick, dass man auf Embiid im einen oder anderen Spiel sogar verzichten könnte, oder liegt das eigentlich nur am Gegner, dass man sich das erlauben kann? Ja, das war jetzt nur ein Spiel. Ja. Also die Sixers haben ohne Embiid eine Saisonbilanz unter 500. Mhm. Also insofern, ich glaube nicht, dass also Embiid ist ja auch, der wirft ja auch von draußen. Also das ist ja jetzt keiner, der dann nur irgendwie unterm Korb blockiert. Der kann von jeder Position werfen, ist unglaublich beweglich, und wenn der wirklich, und der ist wirklich verletzt, ich glaube, der ist ziemlich stark verletzt. Also ich habe ein Spiel gesehen, das zweite gegen Brooklyn, wo er im ersten Viertel keinen einzigen Wurf genommen hat, kein Field Goal. Ich glaube, er hatte nur einen Freiwurf, also eine Freiwürfe dort. Also wenn der keinen Wurf nimmt in einem ganzen Viertel, dann ist der verletzt. Ja. Und ich glaube, dass Philadelphia ohne ihn, mag sein, dass sie jetzt, also sie haben das eine Spiel gewonnen, da muss man aber dazu sagen, das war nicht nur Simmons, der da irgendwie in die Playoffs eingestiegen ist, sondern auch Harris. Also Tobias Harris, der hat vorher überhaupt nichts gemacht und dann 29 Punkte, 16 Rebounds. Also die hatten alle, und wie gesagt, auch da ist Brooklyn nicht der Gradmesser quasi. Ja, jetzt bist du gerade, jetzt habe ich dich gerade in der Leitung so ein bisschen verloren. Aber würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Phil, der einzige Grund, warum ich das ein bisschen ketzerisch gesagt habe, ist, dass natürlich, wir haben da schon 1 Million Mal drüber geredet und alle, die sich irgendwie mit der NBA befassen, haben da schon oft drüber geredet, das fehlende Shooting von Simmons führt natürlich dazu, dass wenn Embiid spielt, die Zone so ein bisschen, ich meine, im Grunde will man ja nicht, dass Embiid Dreier wirft, würde ich sagen, wenn man sich die Quoten anguckt, das sollten lieber andere Leute übernehmen. Das heißt, wenn sie beide in die Zone rutschen, dann ist da natürlich so ein bisschen zu. Und normalerweise, also wenn jetzt so jemand Bojan zum Beispiel spielt, der kriegt natürlich lange nicht so viele Touches, obwohl sie dann über viele Minuten trotzdem Center auf dem Platz haben, ist es ja normalerweise so, dass drei Viertel lang das Spiel über Embiid läuft und dann im letzten Viertel, oder was die Touches angeht, und dann im letzten Viertel versucht man über Butler zu closen. Das hat jetzt in dem einen Spiel gut geklappt, aber wie Zille da gerade natürlich schon richtig gesagt hat, das ist nur ein Spiel Und ja, muss man sehen, wie das weitergeht. Würdest du denn auch sagen, Phil, dass das eine ernstzunehmende Verletzung ist von Embiid, oder gönnt man sich die Schonung, weil man denkt, die Nets wird man sowieso irgendwie schlagen? Vielleicht erstmal in der Tat, man muss mit allem, was wir hier sagen, natürlich beachten, dass die Sample Size extrem klein ist. Wir reden hier über 2 bis 3 Spiele und in den Playoffs sehr viel Matchup-abhängig agiert wird. Ne? Also ich glaube, da muss man immer vorsichtig sein, das schon zu extrapolieren und dann eben zu interpretieren auf die darauf folgenden Serien. Zu deiner Frage, ich glaube schon, dass es schwerwiegender ist. Ich denke, es hilft auch nicht, dass Embiid offensichtlich seine 5 bis 10 Kilo zu viel mit sich rumträgt. Das hat, glaube ich, ehrlich gesagt nicht unbedingt direkt was mit einer Verletzung zu tun, sondern auch ein bisschen ja mit seiner Herangehensweise. Aber trotzdem, auch wenn es sich jetzt herausstellen sollte, dass er eben tatsächlich nur 80% geben kann, ist er nach wie vor ein extrem agiler und effizienter teilweise auch Spieler, wenn er denn will oder wenn er denn kann. Ich denke, dass er auch schon im ersten und im zweiten Spiel dann verletzt war und mit denselben Problemen zu kämpfen hatte. Da hat er aber teilweise in Stretches doch zeigen können, dass wenn er den Ball tief bekommt, im Prinzip auch mit einem Ellen machen kann, was er möchte. Ich hatte so ein bisschen Scherz, dass Jared ihn da ein bisschen abrupfen kann, aber ja. Doch gezeigt mit seiner Agilität, dass das ganz einfach möglich ist. Ich finde es spannend, dass man in der Tat jetzt durch das im letzten Spiel ein bisschen auf Tobias Harris schauen konnte, der zumindest was die, ich sag jetzt mal, die offensichtlichen Statistiken ganz schön aufgedreht hat. Da war ja auch während des oder nach dem Trade schon stand im Raum, dass er wesentlich besser wahrscheinlich zum Team passt und auch spielen kann, wenn Embiid nicht dabei ist. Da wäre für mich eher so perspektivisch die Frage, inwieweit sich das harmonisieren kann, wenn Embiid wiederkommt gegen ein besseres Team. Ja, wir hatten ja auch gesagt, dass vielleicht sich das, wie hatten wir es nochmal gesagt, irgendwie die hässliche Fratze von Jimmy Butler oder so, dass sich das, was die Touches und was die Minuten angeht und so den Konkurrenzkampf untereinander, der dann natürlich vor allem zwischen Butler und Tobias Harris wahrscheinlich irgendwann aufkommen wird, dass sich das erst später zeigen wird. Jetzt hat, wie du gesagt hast, Tobias Harris im letzten Spiel dann statmäßig ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert. Wenn ich jetzt mal aus der Sicht nicht von Philadelphia, sondern der Brooklyn Nets fragen würde, so Zille, was können die denn überhaupt machen, um die Serie nochmal zu drehen? Also wo würdest du denn Angriffsfläche sehen, wo die Nets vielleicht doch ihre Stärken ausspielen können, als nur darauf zu hoffen, dass Embiid sitzt oder dass Ben Simmons wieder ein Spiel hat, wo er überhaupt nichts trifft? Naja, sie haben ja schon, also erstmal Respekt an Phil, weil der hatte mich erst überhaupt auf die Idee gebracht, mir mal die Brooklyn Nets anzugucken, als er neulich meinte, so, das ist so sein Team to watch und die findet er lustig, und ich hatte die nicht so wirklich auf dem Schirm und ich habe sie mir angeguckt und ich finde sie auch cool. Also die spielen schon gut und ich glaube, die können einfach, die sind wahnsinnig ausgeglichen, schwer auszurechnen, wenn die den Ball kreisen lassen. Das hat mich teilweise so an die alten Spurs erinnert. Wie die dort wirklich sich die Bälle zuspielen, dann können sie, glaube ich, gefährlich werden. Wenn sie jetzt nur so irgendwie, also auch wenn der Russell sich wirklich jetzt toll entwickelt hat, D'Angelo, sie müssen halt alle dort mit einbeziehen. Mhm. Und dann sind die schwer auszurechnen. Ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Maximal können die gut aussehen in der Serie. Ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Aber sie sind interessant zum Angucken. Ja. Und da ist gutes Potenzial, gut gecoacht und so, da erkenne ich sofort eine Handschrift, was die machen. Wie bei anderen Teams sehe ich das nicht. Ja, wenn ich da vielleicht reinspringen kann, ich hatte da witzigerweise auf Twitter auch die ein oder andere in Anführungsstrichen Unterhaltung mit dem ein oder anderen Go-To-Guy, der insbesondere ein bisschen dann sehr kritisch gegenüber D'Angelo Russell sich ausgedrückt hat, da bin ich natürlich sofort triggert. ich habe aber wohl die ersten beiden Spiele habe ich komplett gesehen und ich glaube, das ist auch in der Tat so die Serie, auf die ich richtig Bock hatte oder habe, weil es eine sehr versierte Serie ist. Du hast sehr viele Guards, die im Prinzip eine große Rolle spielen und die Big Men als X-Factors. Jared Allen, wo du eben gefragt hast, was im Prinzip besser laufen könnte, damit sie noch ein Spiel für sich entscheiden oder bestenfalls natürlich noch drei. 2, wäre ein Punkt. Jared Allen spielt nur 18 Minuten pro Spiel in den drei Spielen bislang, ist enorm mit Foul Trouble behaftet gewesen und sie haben nicht wirklich jemand, einen weiteren Big Man, der dagegenhalten kann. Da sind sie doch ein bisschen dünn oder nicht variabel genug mit Ed Davis oder auch in den letzten beiden Spielen dann Hollis Jefferson, der Minuten bekommen hat auf den großen Positionen. Da sind sie meiner Ansicht nach ziemlich limitiert und offensiv hat das doch auch einen großen Impact, wenn du mit Jared Allen, insbesondere mit Russell Pick and Rolls laufen kannst. Da bekommt er den Space, den er braucht, um eben mit seinem Dribbling und seiner Finesse dann eben entweder zum Hoop zu gehen oder die Bälle zu verteilen. Ähnlich natürlich Spencer Dinwiddie mit seiner Penetration, dass er dann eben zum Ring kommt und oder andere Spieler freispielt. Da ist natürlich dann insbesondere Joe Harris oder auch Shoutout The Mary Carroll abhängig für. Insbesondere Carroll hat, ich sehe es gerade, 7 von 25 nur getroffen in der Serie. Und so gewinnst du natürlich kein enges Spiel. Ich habe als mein Player to watch, ich meine, Embiid ist, glaube ich, für uns alle drei offensichtlich, aber jetzt als Player to watch dann wahrscheinlich eher für die nächsten Serien, ob seiner Gesundheit oder wie viele Minuten er dann draußen verbringen muss. Ich habe als Player to watch Caris LeVert, unter anderem so deswegen, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich Verletzungen. Er hat ja auch einen guten Teil der Saison draußen sitzen müssen, ist aber dennoch durchaus in der Lage, die zweite Scoring-Option neben D'Angelo Russell zu sein. Und ich würde euch beiden recht geben, was wir eben gesagt haben, dass der Ball unheimlich gut läuft bei Brooklyn. Ich hätte beinahe New Jersey gerade gesagt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass du am Ende auch Jungs hast, die ihren eigenen Schuss kreieren können, die vielleicht, wenn es eng wird, dann auch das Zepter in die Hand nehmen. Ich glaube, wenn du nur einen davon hast, wie Russell, der dann auch im vierten Viertel vielleicht mal ab und zu dazu neigt, so einen Hero-Shot zu nehmen, dann ist es gut, wenn man in LeVert noch eine zweite Option hat. Der ist ja auch lange irgendwie unterm Radar geflogen, aber ich glaube, gerade im letzten Jahr, was so sein Coming-out-Jahr gewesen ist, hat man gesehen, dass er diese Rolle gut annehmen kann. Da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber da würde ich auch sagen, wenn Brooklyn eine Chance haben sollte, dann würde ich sagen, spielt LeVert da eine ganz gewichtige Rolle bei. Aber insgesamt glaube ich, ehrlich gesagt, ich kann mir sogar schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass Brooklyn noch ein Spiel gewinnt in der Serie. Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem noch ein Award für Jared Allen, was der für einen Ellenbogen eingesteckt hat von Joel Embiid. Ja, unglaublich. Krass. Unglaublich. Und der hat nicht mal gezuckt. Der ist einfach zur Bank gegangen, hat sich das Blut abwischen lassen und weitergemacht. Also, das war so ein Schwinger. Also bestimmt nicht 100% Absicht, aber unfassbar. Und der ging direkt ans Kinn. Ja. Die haben, also Klitschko war es nicht, ne? Er hatte definitiv kein Klitschko-Kinn. Aber fand ich auch gut. Cool, dass du es nochmal Revue passieren lässt. Er ist nämlich zur Bank gegangen und die Jungs haben ihn gefeiert. Und die haben ihn angesprungen und haben gelacht und sonst. Und ich dachte, what the fuck? Aber anscheinend haben sie ihm gesagt, er soll halt nicht springen und direkt zum Block gehen, das natürlich in seiner Natur ist als Shotblocker. Und hat die Fakes, die Embiid verteilt hat, dann ebenso weggesteckt wie tatsächlich dann den Stahlellbogen. Geil, da kommt ja doch noch, Zill, da kommt ja doch noch der 90er Basketball dann an der einen oder anderen Stelle, genau. Oder anderen Stelle durch. Ja, wenn es nicht blutet, ist es kein Flagrant. Was hattest du gesagt? Wenn es nicht blutet, ist es kein Flagrant? Genau. Ja. Also würden wir, glaube ich, einheitlich damit gehen, dass Philly am Ende die Serie für sich entscheiden wird. Vielleicht gibt es noch ein Spiel für Brooklyn, aber ich würde zur nächsten Serie springen und habe am Anfang gesagt, das ist die Serie, auf die ich mich am meisten freue, weil ich davon ausgegangen bin, dass es super, super eng wird, nämlich Indiana gegen Boston. Jetzt ist es so, dass die Spiele tatsächlich super, also nicht super eng, aber teilweise eng sind. Ich muss aber sagen, das ist schon ziemlich hart zu gucken teilweise. Gerade Indiana habe ich mir aufgeschrieben. Ich meine, Boston hatte jetzt im letzten Spiel irgendwie so eine Renaissance von Jason Tatum, der da mit Kyrie dann im vorletzten Spiel, mit Kyrie zusammen vor allem im vierten Viertel dann die wichtigen Punkte gemacht hat. Aber ich habe mir mal zwei, drei Sachen zu Indiana rausgeschrieben. Ich meine, klar, wir wissen alle, Verletzungen, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Oladipo ist nicht dabei. Dennoch Niemand von Indiana, habe ich mir rausgesucht, geht mehr als 5-mal an die Linie. Und selbst dieses 5-mal an die Linie gehen ist nur ein einziges Mal passiert. Sie schießen nicht unbedingt gut. Ich meine, trotz dass Marcus Smart fehlt, da haben wir direkt den nächsten Verletzten auf der Liste, hat Boston natürlich, wenn sie wollen, eine astreine Defense. Aber zum Beispiel in Spiel 2, kein Spieler aus Indiana ist mehr als 2-mal an die Linie gegangen, das ganze Team nur 10-mal. Und ich finde, so war wir auch gesagt haben, dass irgendwie Indiana in diesem Jahr richtig gut gecoacht worden ist, was mit Sicherheit auch stimmt. Da finde ich, da muss einfach besser reagiert werden vom Coaching der Pacers. Also wenn du siehst, dass die Schüsse nicht fallen und du arge Probleme hast, dir überhaupt mal einen leichten Korb zu erarbeiten, dass du es eben dann nicht schaffst, dass irgendwie deine Spieler mehr zum Korb ziehen, gerade wenn du jetzt nicht diesen einen Typen hast, wie auf der anderen Seite Kyrie, der jederzeit irgendwie auch einen wahnsinnigen Dreier nehmen kann oder so, dann finde ich, ist das einfach viel zu wenig. Und ja, dann wundert es mich auch nicht, dass da irgendwie, ich glaube, schon einmal eine 70 und einmal eine 80 irgendwie auf der Uhr gestanden hat, was das Scoring angeht, wenn wir jetzt mal die Garbage-Time rausnehmen. Das wäre so mein Ding, was bisher hängen geblieben ist. Einmal Jason Tatum findet langsam zu seiner Form zurück und auf der anderen Seite, Indiana schafft es einfach nicht, an die Linie zu gehen. Indiana schafft es vor allen Dingen auch nicht, überhaupt ins Herz zu kommen. Und da sieht man natürlich, dass ihnen eine dominante oder primäre Ballhandling-Option fehlt. Ich glaube, dass weder Collinson noch Bogdanovic tatsächlich da in der Lage sind, die Struktur dem Spiel zu geben, die es braucht. Insbesondere wenn du mit Turner und Sabonis im Prinzip die beiden Spieler hast, über die du dein Spiel aufziehen möchtest oder musst im Zweifel, um ein Spiel an dich zu ziehen. Das haben sie in keinem der drei Spieler geschafft. Sie haben es wohl versucht, aber mit sehr mäßigem Erfolg. Sabonis wurde seinerseits massiv gut von Al Horford verteidigt. Ich glaube, da müssen wir auch wieder einfach mal anerkennend in die Hände klatschen und sagen, was Horford da bislang an Variabilität defensiv abliefert, ist wieder mal erste Sahne. Witzig ist ja, dass das Duo Aaron Baines und Al Horford, was die Metrics betrifft, unfassbar erfolgreich ist in den letzten Wochen der Regular Season schon. Unverhofft kommt oft. Das hätte ich so auch nicht unbedingt gedacht. Aber du hast im Prinzip schon ganz klar gesehen, dass sie defensiv die Celtics jetzt einen Schalter umschalten können. Und da ist Indiana einfach nicht talentiert genug, was eben den Backcourt oder den Flügel betrifft, um da wirklich dann gegenzuhalten. Ich denke, das ist tatsächlich der Grund, wieso es jetzt hier 3-0 steht und zu Recht bislang in 92 Fällen 92 Mal das Team gewonnen hat, die Serie, das 3-0 geführt hat. Ja, Zille, irgendwelche Sachen, die dir bisher aufgefallen sind bei der Serie, ob bei den Pacers oder den Celtics? Ach, was ist aufgefallen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir auch viel mehr davon erwartet, aber Indiana spielt halt schlechter als vorher und Boston spielt besser als vorher. Also da die einen haben den Schritt zugelegt und Indiana fand ich, also dass die ohne Smart da nicht irgendwie mehr Zugriff kriegen und mehr, also ohne Smart bei Boston, im besten Verteidiger, dass die da nicht mehr Zugriff kriegen, das wundert mich schon. Und wie gesagt, ich bin enttäuscht, dass die sowieso über ihre Verhältnisse gespielt haben die ganze Saison. Das ist eine Truppe aus, also ohne Oladipo sind das eigentlich nur Rollenspieler und Buyout-Verträge, wenn man so will. Also das ist ja sowieso für mich ein Wunder mit dem Kader und mit einem Collison und so weiter. Also die sind fast alle Free Agents, glaube ich, außer Sabonis und Miles Turner. Werden die alle Free Agents? Wahrscheinlich haben sie ein bisschen auf einen neuen Vertrag gespielt. Aber dass sie jetzt nicht nochmal das schaffen, da noch ein bisschen zuzulegen in den Playoffs, ich sehe es genauso. Freiwürfe sind für mich auch einer der wichtigsten Indikatoren für eine Leistungssteigerung oder für eben diese Playoff-Performance. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Kollegen Donovan Mitchell oder Russell Westbrook sprechen. die nämlich auch überhaupt nicht an die Linie gehen. Also insofern, aber das finde ich schade. Also eine Mannschaft wie Indiana, ich habe denen mehr zugetraut und bin enttäuscht. Mhm. Ich jetzt persönlich, aber eigentlich wäre da mehr gegangen. Bogdanovic finde ich eigentlich einen geilen Zocker. Also Player to watch ist für mich immer noch Bogdanovic, weil er eben Free Agent wird und ich bin gespannt, was der landet, wo der landet. Er ist natürlich kein Max-Player, aber der wird schon viel kriegen können, weil das, was der spielt und wie er spielt, ist sehr gesucht. Also insofern, interessiert mich so ein bisschen, was der für einen Markt für sich aufbaut, aber momentan spielen sie leider alle nicht so, als wenn sie diese Möglichkeit nutzen wollen. Ja. Was wäre denn eigentlich das Bracket quasi? Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Gegen wen würde Boston in der nächsten Runde spielen? Milwaukee. Milwaukee, okay. Gut, dann hätten wir auch da wahrscheinlich dann den ersten richtigen Test. So, dann lasst uns doch mal in den Westen springen. Wir haben jetzt, glaube ich, so eine gute halbe Stunde rum, also eigentlich perfekt getimt, wie das so unsere Art und Weise ist, nicht. Mit welchem Spiel, Phil, im Westen oder mit welchem Matchup wollen wir anfangen? Mensch, mir kribbelt es noch unter den Fingern. Also, es macht Spaß. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen irgendwie über Jalen Brown zum Beispiel reden können. Jason Tatum hat es so angetriggert. Also, vielleicht nehmen wir da nochmal eine Person raus. Vielleicht werfe ich mal eine Frage in die Runde, die ich nämlich unfassbar interessant finde. Marcus Smart wird ihn wehtun, aber vielleicht noch nicht ganz so viel in der nächsten Runde, wenn es natürlich dann eher Richtung Flügel geht. Deshalb an euch, Jalen Brown und Jason Tatum. Welcher Spieler wär perspektivisch dann wichtiger und bei welchem Spieler erhofft ihr euch, dass er das in den letzten Spielen gezeigt hat, dann auch recht erhält? Wenn ich mal kurz anfangen darf, ich würde mit Jason Tatum gehen, einfach nur aufgrund des Scorings, weil ich ihm nicht aufgrund der letzten Playoff-Performance aus dem letzten Jahr, sondern einfach, weil ich ihm mehr Konstanz zutraue im Scoring. Denn ich glaube, wenn es dann gegen die Milwaukee Bucks geht und man dann zum Beispiel, wenn Kyrie dann sich ab und zu mal an Eric Bledsoe oder an dem vielen Switchen der Milwaukee Bucks die Zähne ausbeißen kann, gerade auch weil sie so lang sind, dann hilft vielleicht Kyrie seinen Stepback-Dreier oder so nicht mehr so sehr, weil dann ständig ein Arm im Gesicht ist. Dann würde ich sagen, dann ist man darauf angewiesen, dass man eben eine zweite Option hat. Jaylen Brown ist für mich, ich weiß immer noch nicht so richtig, ehrlich gesagt, was ich von Jaylen Brown halten soll. Letztes Jahr natürlich eine astreine Playoff-Saison gespielt, dieses Jahr dann von Brad Stevens, teilweise auch was die Minuten angeht, nicht so viel eingesetzt worden. Bin mir ein bisschen unschlüssig, was die beiden angeht, würde aber dann doch zu dem tendieren, der schon das eine oder andere Mal bewiesen hat, dass er Kyrie so ein bisschen offensive Last von den Schultern nehmen kann. Und defensive, ja. Also deswegen, also ich würde auch mit Tatum gehen. Einfach aus dem Grund, dass er eben auch gut verteidigt. Und der sieht aus, als wäre er jetzt angekommen. Ne? Das ist jetzt wieder Playoff Tatum. Mhm. Der schafft es genau, sich auf dieses Level zu heben. Und Jaylen Brown hatte jetzt ein gutes Spiel. Also deswegen, ihr hattet neulich hier was war dein schöner Titel? Den Least den Improved. Least Improved wäre Jaylen Brown. Ne? Andrew Wiggins Award wäre der auch ganz vorne mit dabei. Also insofern, seitdem traue ich auch nicht, ob der das hält oder ob der, beziehungsweise das, was er jetzt dann gezeigt hat, kann er sowieso nicht halten, aber dass er sich irgendwo einpendelt, schwierig. Jason Tatum in Playoff-Form, offensiv und defensiv, ist super geil. Ja, also ich wünsche Jason Tatum viel Erfolg, wenn er dann vom Cyborg verteidigt wird und 30% aus dem Feld trifft. Okay, das ist, ja, gut. Das ist natürlich ein valides Argument. Was für Jason Tatum sprechen würde, aus meiner Sicht, ist tatsächlich dieses, du hast es gerade angesprochen, Playoff Tatum, dieses, naja, der schert sich halt einen Scheiß um alles andere. Der hat sich in seiner Rookie-Saison schon einen Scheiß darum geschert, dass er dann die, Scheiß darum geschert, das ist auch geiles Deutsch, dass er die erste Scoring-Option gewesen ist, wenn Kyrie nicht dabei gewesen ist. Und ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass man da jemanden hat, der wirklich sich, naja, der überhaupt keine Unsicherheit an der einen oder anderen Stelle zeigt. Selbst wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, wir haben ja schon oft über lineare Formkurven oder Entwicklungskurven gesprochen und da hat Tatum ja in diesem Jahr das ein oder andere Mal was auf die Mütze gekriegt, weil natürlich alle erwartet haben, dass er jetzt sofort in die MVP-Konversation aufsteigt nach den letzten Playoffs. Aber da, finde ich, zeigt sich dann doch, dass er irgendwie für die große Bühne in Anführungsstrichen gemacht ist, um da mal solche Plattitüden zu bemühen. Deine Frage, Phil, impliziert ja aber so ein bisschen, dass du auf Jaylen Brown gehst, oder? Ja, ich glaube, das könnte ein guter X-Faktor sein, gerade auch wegen seinem defensiven Potenzial. Ich denke, ich warte noch auf ein Team, die zeigt, dass Bledsoe im Prinzip nicht der Spieler ist, für den ihn viele halten. Klammer auf, ich warte darauf, Klammer zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dieser Spieler sein könnte. Ich würde es mir wünschen, nicht zuletzt wegen dem angesprochenen Segment des Least Improved Players. Hoffe ich, dass er das mal häufiger und regelmäßiger abruft. Ich stimme euch natürlich zu, Jason Tatum ist der wichtigere Spieler. Mhm. Sehe da aber in der Tat aufgrund des Matchups in der nächsten Runde ein bisschen schwarz. Mal sehen. Okay. So, jetzt springen wir aber in den Westen und Phil, du darfst immer noch entscheiden, in welcher Serie wir anfangen. Fangen wir doch an mit einer Serie. Wir haben vorhin tatsächlich, das war nicht ganz so clever, mit der schlechtesten Serie bekommen, die in den ganzen Playoffs ist. Da gucken wir uns dann mal unsere Metrics an, wer abgeschaltet hat in den ersten 5 Minuten. Deshalb fangen wir doch diesmal im Westen zumindest mit einem Bang an. Ich würde gerne mit euch über Portland und OKC sprechen. Oha. Und ich habe, glaube ich, im Hinterkopf, dass Zille vorhin eine gewisse Freiwurfallergie erwähnt hat. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn über diese Serie gesprochen wird? Ja, jetzt war das Spiel 3 letzte Nacht. Das hat nochmal ein bisschen was geändert. Da haben sie auf einmal alle getroffen. Aber die ersten beiden Spiele war OKC, sahen aus wie ein Lottery-Team. Die sind mit dem Ball nach vorne gelaufen und ein Pull-Up-Jumper, von denen keiner kam. Also in 2 Spielen haben, ich habe es mal aufgeschrieben hier, Paul George und Westbrook 7 von 32 geworfen. Von der Dreilinie. Und sie haben immer weiter geworfen. Und das verstehe ich nicht. Also das ist so, ich habe es schon gesagt, ich bin so oldschool. Wenn ich von draußen nicht treffe, dann muss ich versuchen, irgendwie reinzuziehen, zum Korb zu gehen, Korbleger oder Freiwürfe. Mhm. Russell Westbrook hat durchschnittlich 6 Freiwürfe in der Regular Season genommen. Das ist schon relativ wenig. Das ist der niedrigste Wert bei der Sophomore Season. Mhm. Und den Schnitt hat er nochmal gedrückt in den Playoffs. Wie kann es sein, wenn Russell Westbrook 25% wirft, dass er dann noch weniger Freiwürfe nimmt als in der Regular Season überhaupt? Verstehe ich nicht. Ja, also ich glaube, du hast ja sowieso so einen kleinen Russell Westbrook Rant vorbereitet. Da will ich dir auch gleich die Bühne sozusagen überlassen. Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich fand, dass Portland das rausgefordert hat. Und OKC überhaupt nicht darauf reagiert hat. In den ersten beiden Spielen, die ich gesehen habe, hat Portland daraus ein Shootout machen wollen. Portland hat einfach gesagt, wir zwingen OKC dazu zu schießen, weil wir wissen, dass sie gerade von 3 eins der wahrscheinlich schlechtesten 5 Teams der Liga sind. Und von 3 haben sie in den ersten Spielen 16% geworfen. Und OKC hatte da keine Antwort für. Ich meine, Phil und ich haben schon oft und wir beide auch dann über das Coaching in OKC gesprochen, es ist einfach so alternativlos und das finde ich auch so schade. Also wie du gerade gesagt hast, wenn es von draußen nicht läuft, gibt es keinen Plan B sozusagen. Das ist noch viel schlimmer als das D'Antoni-System, wenn das nicht greift, das haben wir in der Vergangenheit auch immer gesehen, dann gibt es so einen relativ kargen Plan B, der aber irgendwie dann selten zum ultimativen Erfolg geführt hat. Aber die Serien sind eigentlich, finde ich, wenn ich mir so rein die Stats angucke, relativ ausgeglichen, was die Turnover angeht. Beide Teams sind nicht bekannt dafür, dass sie viel den Ball laufen lassen, viele Assists spielen. In Portland, meiner Meinung nach, liegt es einfach daran, dass sie erfolgreicher waren, dass A, das Shooting und B, das Pick and Roll besser funktioniert hat. Und bevor du gleich, Zille, noch was zu Westbrook sagst und wahrscheinlich auch zu Paul George, der offensichtlich verletzt ist, finde ich einfach, OKC hat es Portland wahnsinnig einfach gemacht. Sie haben sie gezwungen zu schießen. OKC hatte keine Antwort darauf und haben immer weiter geballert und das ist die ersten beiden Male in die Hose gegangen. Westbrook mit 800 km/h zum Korb führt dann natürlich nicht zum Erfolg. Und das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist, ehrlich gesagt. Generell hat OKC es eigentlich geschafft, an den Boards einen guten Job zu machen. Im ersten Spiel hat man da Enes Kanter tatsächlich extrem unterschätzt, der wahrscheinlich einen Skill hat, der allerdings dafür dann auch Premium, sage ich mal, ist in der Liga und das ist natürlich dann offensives Rebounding und das haben sie nicht geschafft, ihn da unter Kontrolle zu bekommen und wenn man so in die Serie startet, ist das natürlich extrem negativ. Ich für meinen Teil freue mich, dass es da natürlich noch ein kleines Augenzwinkern gab, weil Enes Kanter natürlich zeitweise mal bei OKC gespielt hat, aussortiert wurde und er ja ohnehin ein recht loses Mundwerk hat. Das freut mich. Ich freue mich aber auch darüber, dass man tatsächlich einfach wieder mal Damian Lillard, sage ich mal, in der Primetime sieht und sieht, was er für ein Franchise-Spieler ist. In den letzten Jahren wurde da teilweise noch debattiert, ob man da vielleicht nicht einen anderen Spieler aus dem Backcourt lieber nehmen sollte. Ich denke, diese Diskussion ist längst vorbei und nach der Shame im Prinzip im letzten Jahr in den Playoffs sieht es so danach aus, dass er eben tatsächlich durch großes Dazutun sein Team in die nächste Runde führt. Zille, was für Gedanken hast du zu Russell Westbrook? Ja, schlechte, ich weiß gar nicht, ich will da nicht so abhelfen, ich kann mich ja auch in Rage reden. Also nee, tu das. Ich kann einfach nur sagen, also die ersten zwei Spiele war das der schlechteste Russell Westbrook aller Zeiten wahrscheinlich. Also ich kann nicht, der wirft 1 von 10 oder irgendwie von der Dreierlinie und nimmt 3 Freiwürfe im zweiten Spiel. 3 Freiwürfe, Russell Westbrook, der muss nur auf den Korb zulaufen und bekommt einen Foul gepfiffen. Der muss gar nichts weiter machen. Also insofern, ich verstehe das gar nicht. Also nehmen wir mal den anderen Spieler dort, den anderen Superstar, Paul George, letzte Nacht nichts getroffen, 3 von 16 aus dem Feld. Ja, aber 17 Freiwürfe, wovon er 14 trifft. So, da kann ich sehen, okay, und der Typ ist verletzt. Der geht als Verletzter dahin, wo es weh tut und lässt sich 17 Freiwürfe andrehen. Und Westbrook, wenn er nichts trifft, kriegt 3. Letzte Nacht waren es 8, okay. Aber davor in dem Spiel waren es auch nicht viele, waren es auch 6 oder so. Also, das ist viel zu wenig. Das stimmt gar nichts. Und dann, klar kann man sich hinstellen und sagen, ja, der averaged aber ein Triple-Double in den Playoffs. Ja, das haut leider nicht hin. Also, der averaged auch noch 5 Turnovers und nimmt unfassbare Würfe. Das, was wir auch schon öfter besprochen haben, der killt den Rhythmus, der läuft einfach nach vorne und steigt hoch zu einem vollkommen wilden Wurf. Der knallt den Ball an die Bretter, trifft nicht mal den Korb. Also es ist so schlimm und ich glaube auch, dass es andere Mitspieler auch demotiviert. Und auch, dass die Coaches da nicht weiter wissen. Ich bin wirklich kein Fan von Billy Donovan, aber da ist gar nichts zu erkennen. Also außer, dass Paul George 17 Mal an die Freiwurflinie gegangen ist letzte Nacht, das hat sie gerettet. Ansonsten hätten die das Spiel auch verloren. Ja. Obwohl sie irgendwie 52% von 3 geworfen haben. Ja, ich finde auch, also gestern ist so das Positivbeispiel gewesen, wie Hero Ball dann auch mal gut gehen kann. Ich habe heute Morgen auch nur ein paar Ausschnitte gesehen und da gab es einen Dreier, ich glaube irgendwann im vierten Viertel, als OKC schon mit 10 vorne lag, so ein Double-Pump-Dreier, wo eigentlich Westbrook das Foul ziehen wollte, das hat nicht gepfiffen bekommen, trotzdem ist der Ball irgendwie in die Reuse geflogen. Er hat dann natürlich wieder den dicken Mann markiert und irgendwie Damian Lillard hinterhergerufen. Das sind aber solche Dinger, wie du gerade gesagt hast, die gehen halt einmal von 20 oder so gehen die rein und wenn du dich da als Team drauf verlassen musst, dann hast du sowieso schlechte Karten. Ich würde vielleicht auf der positiven Seite noch rausheben, dass offensiv Dennis Schröder gestern ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Auch wenn ich sagen muss, das, was ich heute Morgen gesehen habe, im dritten Viertel ist er komplett von Damian Lillard aufgefressen worden. Das kannst du nicht machen, Dennis Schröder im One-on-One-Matchup in der Defense gegen Damian Lillard zu stellen. Ich meine, klar, wo willst du dann verstecken? Aber Lillard hat mit ihm, ich glaube, er hat irgendwie fast 20 Punkte im dritten Viertel gehabt, hat ihn komplett doof dastehen lassen. Mein Player to Watch, vielleicht da, um diesen Bogen zu schlagen und Phil an dich weiterzugeben, ist ehrlich gesagt CJ McCollum. Zille und ich haben da auch diese Woche schon mal ein bisschen hin und her getextet drüber. Ich finde, er hat eine Saison unter seinen Möglichkeiten gespielt und ich glaube, wenn man es als Portland Trailblazers ausnutzen möchte, dass Paul George leider Gottes irgendwas hat, was ihn daran hindert, irgendwie Topform zu bringen und Westbrook und Lillard sich so ein bisschen in den Stats ausgleichen, dann glaube ich, ist CJ McCollum unheimlich wichtig für die Trailblazers, da absolut konstant gute Leistung zu bringen, damit sie da diese Serie für sich entscheiden. Das stimmt. Und auch darüber hinaus, wir wollen nicht zu weit natürlich nach vorn blicken und direkt sagen, dass es linear weitergeht, bleiben wir in der Tat bei dieser Serie. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass er konstanten Output liefert. Ich sag das häufiger, aber wiederhole es gerne. Das muss er natürlich tun, auch aufgrund dessen, dass mittlerweile die Bank der Portland Trailblazers ist dünner als ein französisches Bier. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Man hatte gehofft, dass Collins im Prinzip da auch noch ein bisschen was machen kann. Wir haben darüber geredet, dass es absolut irrsinnig war für Rodney Hood im Prinzip 53 Second Rounder abzugeben. Da muss CJ McCollum in diese Lücke vorpreschen und das nicht nur mit normalem Scoring Output, sondern eben auch wie er spielt. Ich denke, da stimme ich Zille absolut zu, dass man eben jetzt nicht nur auf den Statsheet guckt, sondern sich während des Spiels auch anguckt, okay, wie sehr wollen sie wirklich in die Zone ziehen? Und da haben manche Spieler tatsächlich doch auch ein bisschen eine Kontaktallergie. Interessanterweise sehe ich die auch bei James Harden, nur dass es bei ihm halt absolut reicht und er jetzt nicht unbedingt an die Linie gehen muss, weil sie trotzdem den Gegner pulverisieren. Das sehe ich bei Portland noch nicht unbedingt so. Ich denke, da muss man in der Tat jetzt nochmal nachlegen und CJ McCollum ist dafür sicherlich ein Hauptfaktor. Ja. Was machen wir denn mit der Verletzung zu Paul George oder von Paul George mehr? Also, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, natürlich lassen sich die Teams da nicht so in die Karten gucken, aber Naja, offensichtlich. Keine Rolle. Alle sind verletzt. Ja, der muss aber halt, ich meine, 3 von 16, nee, was er da auch immer irgendwie wirft. Finde ich schwierig. Ja. Ja, also ich habe auch schon, ich habe auch drüber nachgedacht, ich habe es mal runtergeschrieben, der hat 27% von 3. Mhm. 37 aus dem Feld, der spielt definitiv verletzt. Und ich finde es wirklich, also wir haben jetzt Embiid und Paul George. Die zwei Jungs sind, wenn man das MVP-Voting auch wahrscheinlich auch von uns und von allen anderen sich anguckt, sind die zusammen mit Steph Curry auf zwischen 3 und 5. Reihenfolge ist mir egal. Dann haben wir Blake Griffin, der ist auch noch unter den ersten 10. Also da fehlen schon wirklich starke, starke Leute. Beziehungsweise fehlen nicht, sondern spielen verletzt in dem Fall. Ja. Und das, also ich finde das schon, also ich weiß, ja, das, also Phil hat recht, irgendwer ist immer verletzt und irgendwie müssen die Mannschaften da drum herum kommen. Aber ich habe so wirklich mal so zurückgedacht von den großen Mannschaften, die waren damals alle, weiß ich nicht, Shaq und Kobe waren nicht verletzt. Shaq, Kobe und Gasol, da war auch keiner verletzt. Und LeBron und Wade und Bosch, bis Bosch dann krank wurde, waren da auch, die waren ja auch nicht verletzt. Und die Bulls haben auch immer alle, Kukoc und Pippen und Jordan, die waren alle nicht verletzt. Jetzt sind die alle verletzt und irgendwie banged up. Ja, ich finde es vor allem bei OKC schwierig, weil ich glaube, dass eine, also wenn es in der Kabine heißt, dass Paul George nicht hundertprozentig fit ist, dann ist das automatisch für Russell Westbrook das Zeichen, na gut, dann werfe ich einfach 15 Mal mehr. Dann gleiche ich das halt aus. Und ich glaube, das ist genau das, was OKC hinterher das Genick brechen könnte, oder Phil? Ich habe da ohnehin nicht so viel Vertrauen rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich jetzt auch gerne nochmal auch Billy Donovan beim Namen nennen. Ich glaube, dass es ein Trainer ist, der sein Team null unter Kontrolle hat, insbesondere in der Crunch-Time. Das ist für mich schon ein Ausschlussfaktor. Ganz ehrlich, da hört es für mich im Prinzip auf, weil die Frage ist jetzt hier, geht es darum, dass wir debattieren, ob die zweite Runde möglich ist? Dann kann man vielleicht in die Exits dann ausgehen. Dann kann man vielleicht auch sagen, okay, wie kann man ein bisschen cleverer spielen, damit eben diese Verletzung nicht zu sehr exposed wird? Aber wenn alles darüber hinausgeht und deshalb auch ein bisschen mein lapidarer Ausdruck, der muss halt spielen. Natürlich hemmt das die Möglichkeiten, die ein Team von OKC hat. Wir haben teilweise über sie gesprochen, während einer Teil der Regular Season als eines der besten Teams in der Liga, zu Recht. Das ist jetzt nicht mehr möglich aufgrund dieser Begebenheiten. Das ist teilweise ausgemacht. Wenn du natürlich ein sehr, was die Cap betrifft, ein sehr toplastiges Team hast, was du mit zwei Max-Spielern im Bereich 40 Millionen Euro halt hast einfach, dann ist dein Team halt dünn. Das tut mir dann auch nicht leid. Also da gucke ich eher in andere Teams, wie zum Beispiel die Toronto Raptors, die wesentlich besser ihr Team aufgestellt haben von einer Teambuilding-Perspektive und die dann eben jetzt in den Playoffs auch variabler spielen können. Und wenn du halt so abhängig bist von 2,5 Ballhändlern im Fall von OKC, dann hast du dir diese Grube selber geschaufelt. Ja gut, das... Ja. Das nochmal zur Erinnerung. Nee, sag. Sorry? Klar. Regular Season, OKC gegen Portland 4-0, Paul George 38 Punkte im Schnitt gegen Portland. Hm. Ja. Wahnsinn. Ja, ich würde dagegen halten, dass da auch, oder was heißt dagegen halten, aber da vielleicht ohne die Stats jetzt des direkten Matchups zu kennen, dass CJ McCollum jetzt wesentlich besser spielt, als er das in der Regular Season gemacht hat. Also ich glaube, bei OKC, bei Portland darf man natürlich nicht vergessen, dass da auch ein verletzter Starting-Five-Spieler nicht dabei ist, nämlich Nurkic. Insofern müssen die Minuten dann jetzt gerade auf Plumlee und auf Enes Kanter verteilt werden. Was in der Offensive, wie Phil gerade schon angemerkt hat, aufgrund der Offensive-Rebound-Skills und so von Kanter vielleicht gar nicht so schwer wiegt. Aber ich glaube, in der Flexibilität in der Defense ist das dann im Ausblick für die nächste Runde dann vielleicht wird das dann schwieriger. Aber jetzt haben wir so viel hin und her geredet über die beiden Superstars oder Stars auf der einen und die anderen auf der anderen Seite. Wie geht denn die Serie aus? Wir waren ja, Phil, wir waren ja im Ausblick in der letzten Folge so ein bisschen hin und her gerissen, sind, glaube ich, beide mit OKC gegangen, aber 7 Spiele, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich meine, dass unsere Predictions jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge sind, das wissen wir aus den letzten Jahren. Aber wie siehst du die Serie weiter, wie sich die weiterentwickelt? Ich glaube, ich würde bei 7 bleiben, aber vielleicht jetzt sagen, ich würde nicht unbedingt gegen Damian Lillard wetten in einem 7. Spiel. Ein Wermutstropfen aus Portlands Sicht, weshalb ich auch durchaus noch sehen kann, dass das OKC-Team in einem wounded dog kind of scenario noch 2 Spiele vielleicht für sich entscheiden könnte. Die Free Throw Rate von Portland ist nochmal wesentlich schlechter als die von OKC in den drei Spielen. Das ist 21%, was auch in den Playoffs, wo natürlich weniger gepfiffen wird, aber dennoch eine ziemlich miserable Nummer ist. Ja. Und ich glaube, dass es doch noch eine engere Serie werden könnte. Natürlich, das vierte Spiel ist hier absolut essentiell, als wir vielleicht jetzt annehmen. Hm. Zille, du? Was meinst du, wie es ausgeht? Ich würde die Frage einmal passen und würde sogar noch eine Runde weiterdenken. Ich finde die Serie deshalb so interessant, weil ich irgendwie glaube, dass der Gewinner ins Conference-Finale kommt. Ich glaube, dass der Gewinner dieser Serie den Sieger aus San Antonio und Denver schlagen kann oder sogar wird. Also insofern deswegen finde ich die Serie so spannend, weil der vermeintliche nächste Gegner eigentlich entweder San Antonio eine schwächere Mannschaft oder Denver eine deutlich unerfahrene Mannschaft hat, dass die eigentlich schlagbar ist. Insofern, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch, sie geht 7 Spiele. Ich würde auch denken, mit dem Heimvorteil jetzt sind es dann irgendwie dann doch das 7. Spiel in Portland ist dann irgendwie, ist dann im Zweifel so der ausschlaggebende Moment. Aber ich finde das, ich finde die Serie deshalb interessant, weil ich irgendwie darauf wetten würde, dass der Gewinner bis ins Finale durchkommt. Lass uns doch mal vielleicht dann direkt dahin springen. Also Conference-Finale. Ja. Ja, lass uns doch vielleicht dann mal direkt zu Denver gegen San Antonio rüberspringen. Du hast gerade gesagt, dass die Denver Nuggets natürlich unerfahrener sind als die San Antonio Spurs, obwohl bei San Antonio, ich meine, personifiziert durch White jetzt zum Beispiel, da natürlich Spieler dabei sind, die A, keiner auf dem Zettel hatte, B, die einfach in Rotation reingeschmissen werden von Pop, die sie wahrscheinlich vorher noch nie so gespielt haben oder Touches und eine Usage Rate kriegen, die völlig fernab dessen liegt, was sie normalerweise gewohnt sind. Deswegen kann man da vielleicht auch so ein bisschen den Unerfahrenheitsfaktor auch ziehen, aber ja, also Phil, am Anfang oder nicht am Anfang der Saison, als die Saison fortgeschritten ist und Denver immer besser in die Liga und in die Saison reingekommen ist, hat man schon viele Unkenrufe gehört, naja, Denver sieht aus wie ein klassisches Regular-Season-Team. Ist das jetzt der Fall oder brauchen die einfach eine Zeit oder vielleicht auch eine Serie, um sich so in die Playoffs reinzufuchsen? Ich glaube, das Team ist einfach jung. Und das sieht man jetzt, dass du häufiger auf dem Platz diese Unerfahrenheit und insbesondere natürlich in Abgrenzung zu dem totalen Gegenteil dazu, die San Antonio Spurs, die im Prinzip natürlich die Playoff-Franchise schlechthin darstellen über im Prinzip fast schon Generationen hinweg. Das ist sehr stark bemerkbar. Ich würde das jetzt noch nicht abschreiben. Ich halte auch Mike Malone für einen fähigen Coach, der das auch witzigerweise ziemlich stark aufgegriffen hat in den Medien im Nachgang an Derek Whites vulkanmäßigen Ausbruch, 36 Punkte, 12 von 14 in der Zone, der gesagt hat, und das war vorhin mein kleiner Verweis auf Bad Boys und Old School, der hat gesagt, ja, das kann halt einfach nicht sein. Da müssen wir halt irgendwie auch mal eine Hand ausstrecken und ihn an die Linie gehen lassen, dass uns da jemand, der im letzten Jahr im November noch G-League gespielt hat, da so vorführt und in der Zone machen kann, was er will, das kann nicht wahr sein. Dem würde ich absolut zustimmen. Mal sehen, inwieweit sie antworten. Ich halte in Sachen Toughness schon das Team für fähig genug, dagegen zu stimmen. Wenn man jetzt auf eine persönliche Ebene runtergeht, ob tatsächlich Jamal Murray dafür bereit ist, das würde ich vielleicht ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, für Jokic können wir dann jetzt nicht unbedingt sonderlich großes Fragezeichen hinterstellen. Ich denke, im ersten Spiel war das viel Matchup gebunden. Da hat tatsächlich Popovic seine Magie, spielen lassen. Für mich kommt wirklich sehr viel auf Jamal Murray aus. Ja, vielleicht kurz, Zille, bevor du was dazu sagst. Ich sehe das genauso. Ich finde, dass San Antonio das wahnsinnig gut verteidigt im Moment. Also Jokic flirtet nach wie vor mit seinem Triple-Double fast in jedem Spiel. Sie zwingen ihn aber dazu, diese Spielmacherrolle zu übernehmen und dadurch das andere, was den Abschluss angeht, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vor allem in der Person von Murray. In dem einen Spiel klappt es mal besser, das haben sie auch gewonnen, wo er dann über 20 Punkte macht. Im nächsten Spiel, jetzt gerade, hat es dann wieder schlechter geklappt. Diese zweite Scoring-Option, die San Antonio über Aldridge und DeRozan und dann über Derek White mit 36 Punkten völlig abartig und irgendwie aus der Luft dann auch ziehen kann. Das ist irgendwie konstanter. Konstanter scheint irgendwie das Wort zu sein, was ich heute am meisten benutze. Aber was ich sagen will, ist, dass wenn du Jokic zwingst, 100% das Spiel zu machen und Gary Harris oder dann Jamal Murray zwingst, über 20 Punkte scoren zu müssen gegen diese Defense. Also teilweise hat San Antonio ja quasi 3-5 verteidigt sozusagen, weil sie mit 3 Leuten Jokic auf den Füßen standen. Ich glaube, dann da hat Denver bisher bis auf dieses eine Spiel oder jedenfalls in 2 Spielen dann überhaupt keine Antwort für gehabt. Ich bin da ein bisschen, ja. Direkt die Matchups und so weiter. Ich muss gestehen, ich habe von der Serie nicht so viel gesehen. Mhm. Ich finde sie deshalb spannend, weil Greg Popovich eigentlich immer der allerletzte Coach ist, der am Oldschool-Basketball festhält. Die werfen 15 oder 16 Dreier im ganzen Spiel im Schnitt. Andere werfen das in einer Halbzeit. Also ich glaube, fast alle werfen das in einer Halbzeit. Ja. Insofern, es ist das System, es sind nicht die Spieler. Also wenn Phil sagt, irgendwie, die haben alle Playoff-Erfahrungen, naja, also außer Aldridge und Patty Mills haben die meisten eher schlechte Playoff-Erfahrungen. Ich war von der Franchise, nicht unbedingt für die Franchise. Ja, genau. Die Spieler nämlich eigentlich nicht, ne? DeRozan wurde nur geprügelt in den Playoffs früher bei Toronto. Rudy Gay ist jetzt auch nicht irgendwie der ausgewiesene Playoff Gay, so der Winner schlechthin. Also insofern. Ich finde es toll, dass sie überhaupt mithalten oder beziehungsweise jetzt ja sogar führen, dass sie das tun mit einem Basketball, den kein anderer mehr so spielt. Das finde ich einfach spannend und zu gucken, ob das dann sogar reicht für so ein Upset 7-2 ist ja schon eine Nummer. Mhm. Also das finde ich spannend. Ich glaube, wie gesagt, dass der Sieger in der nächsten Runde deutlich mehr Probleme bekommen wird. Ich bin immer wieder fassungslos, wie die draften. Derek White an 29 gedraftet, keiner wusste, wer der ist. 36 Punkte. Ja, an 29 gedraftet. Also es gab ja neulich dieses schöne Video zur Verabschiedung von Ginobili, wo irgendwie Tim Duncan sagt, er hat keine Ahnung, wer da immer gedraftet wird, er hat den Namen noch nie gehört. Und das ist, da muss man einfach mal sagen, also RC Buford wahrscheinlich und sein Team, das ist das Beste, was es gibt im Draft. Also ich habe sowas noch nicht gesehen, wer so spät draftet und immer Knaller rausholt. Oder dann für Kawhi irgendwie traded, weil sie den unbedingt haben wollen, aber trotzdem ja ein später Pick. Klar, und Bertans kann man da auch nennen, durchaus. Ja. Das ist Wahnsinn. Alle Mannschaften können da zur Schule gehen, wie man das macht. Insofern, das finde ich schon. Und wenn der dann sogar noch zu so einem X-Factor wird in so einer Serie, um irgendwie die Nummer 2 rauszuschmeißen, dann kann man da nur auf die Knie gehen. Ja. Phil. Ja, ich bin mir noch nicht schlüssig. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich glaube, dass der Denver da noch die Kurve kriegt. Ich wäre überrascht, wenn sie da jetzt nicht zumindest in diesem wichtigen vierten Spiel drehen oder das Glück der Franchise dann doch nochmal in die Hand nehmen und einen Sieg holen. Ich würde tatsächlich von einer taktischen Perspektive hoffen, dass man ein bisschen mehr in den Post geht und dass tatsächlich auch Millsap noch ein bisschen mehr seinen eigenen Abschluss sucht. Ich glaube, dass er da noch ein bisschen stärker tatsächlich offensiv Spielanteile bekommen sollte. Also ich denke, er hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er ein wesentlicher Faktor nach wie vor des Teams ist und sein müsste. Da läuft es für mich noch ein bisschen zu sehr über den Backcourt. Ich bin sehr gespannt, inwieweit Mike Malone auch so ein bisschen die Playoff-Intensität mehr rauskitzeln kann. Sicherlich auch ein Punkt, wo man ein bisschen Alarmglocken sehen muss jetzt, dass das noch nicht der Fall ist, nachdem 3 Spiele gespielt worden sind und man der Second Seed war. Ich bin da aber allerdings noch recht positiv. Ich denke, die Serie ist noch lang. Aber habt ihr mal die Statistiken angeguckt von letzter Nacht? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Playoff-Spiel gesehen habe von einer Mannschaft, die 52% aus dem Feld und 52% von 3 wirft und verliert. Insofern, ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber weiß ich nicht, wann das, klar, die werfen keine guten Freiwürfe, aber trotzdem 52% von 3 und aus dem Feld auch über 50 und verlieren mit 10 Punkten. Ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mir nämlich eine ähnliche Statistik fürs Spiel 1 war das, glaube ich, rausgesucht. Das erste Spiel, was sie verloren haben. Da haben sie nämlich auch 51%, also Denver 51% aus dem Feld geworfen. Und je weiter ich die Statistiken durchgegangen bin, desto klarer war es, dass die beiden Mannschaften eigentlich total pari-pari spielen, beziehungsweise Denver in vielen Statistiken auch einfach besser gewesen ist, wie zum Beispiel Assists auch. Das Einzige, was man da irgendwie rausfiltern konnte, finde ich, war, dass San Antonio 22 Punkte aus Turnovern von Denver gemacht hat, gegenüber 6, die Denver irgendwie ummünzen konnte aus San Antonio Turnovern. Und dass San Antonio 20% mehr Second Chance Points gehabt hat, also das Rebounding am gegnerischen Brett irgendwie besser funktioniert hat. Würde dir aber recht geben, trotzdem, was das Shooting angeht, also Effizienz oder Assists oder so, waren die beiden Teams eigentlich total eng beieinander, beziehungsweise war Denver teilweise sogar besser. Jetzt haben wir noch das Spiel 4, wird auch in San Antonio ausgetragen. Ich würde mich mal insoweit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, und das ist ja, also meine Predictions für die Playoffs gehen meist in die Hose, dennoch, wenn Malik Beasley noch einmal bei Denver, also jedes Mal, wenn Malik Beasley der zweitbeste Scorer von Denver ist, wie es auch letzte Nacht der Fall gewesen ist, dann verlieren sie das Spiel. Ich glaube, wenn Murray und Harris es nicht schaffen, die Scoring-Last von Jokic mitzunehmen und seien es irgendwie 18, 16 Punkte oder wie auch immer, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da gegenüber der Effizienzmaschine aus dem Halbfeld DeRozan und Aldridge irgendwie eine Schnitte sehen würden. Mhm. Ich finde ganz interessant, was man auch auf Basketball Reference findet, und zwar das sind Statistiken auf alle 7-Game-Series gerechnet, je nachdem wie die Serie steht und wie welche Spiele jeweils schon gespielt worden sind, kann man sich eben angucken, wie die historischen Zahlen da sind. Jetzt ganz konkret mal genommen, wenn eine Serie 1-2 steht, aus Sicht jetzt von Denver also, ist es doch ein erheblicher Unterschied, ob du das zweite Spiel für dich entschieden hast oder eben tatsächlich die ersten beiden Spiele verloren hast. In dem Fall ist der Stand der Dinge, dass bislang 17 Teams diesen Rückstand wettmachen konnten und die Serie für sich entscheiden konnten und 25 Teams die Serie verloren haben. Das ist doch im Vergleich zu generell anderen Serien, wo man 2-1 hinten ist, ein recht ausgeglichener Stand. Ja, meine Prediction ist, dass San Antonio die Serie gewinnt. Am Ende. Ich glaube, sie werden das nächste Spiel zu Hause auch nicht verlieren und ich glaube, dann wird der Turnaround für Denver ganz schwer. Die Gründe dafür, ich meine, es ist sowieso alles Glaskugel gucken, aber die Gründe dafür auf meiner Seite sind A, die bessere Verteidigung, die offensive Flexibilität. Das sind eigentlich so die beiden Hauptanker. Ich glaube nicht, dass außer Jokic jemand wirklich zu seiner Regular-Season-Form finden wird in dieser Serie, sei es Murray, sei es Gary Harris. Und deswegen würde ich dann mit Aldridge, mit DeRozan und diesem verrückten Derek Wright und vor allem Popovich gehen. Irgendwelche Gegenargumente? Ja, bitte, Zille. Ich bin unentschieden. Ich kann es genau nicht sagen. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich glaube, also wenn ich jetzt einen Zehner setzen müsste, würde ich den doch nochmal irgendwie auf Denver setzen, weil ich denke, so schlecht wie sie jetzt, also sie haben mit 10 Punkten verloren und irgendwie Jamal Murray 6 Punkte, 1 Rebound, 2 Assists, 4 Turnover, schlechter geht das ja gar nicht. Also wenn sie das nur mit 10 Punkten verlieren, obwohl einige, also wirklich wichtige Spieler überhaupt nichts machen. Also beziehungsweise, das haben ja dann nur die Bankspieler gerettet. Also insofern plus minus von der Starting Five ist ja desaströs. Wann haben die eigentlich noch eine Chance? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur so schlecht spielen können. Ich glaube, sie können das nächste Spiel gewinnen und dann werden sie es auch noch schaffen. Schwierige Serie zu tippen. Man hat das schon gehört, Zille sagt, sie geht 3,5-3,5 aus. ja. Insofern, ich sag, dass es da vielleicht auch die volle Distanz geht und Denver es tatsächlich dann schafft. Allerdings auch in Hoffnung eben auf ein spannenderes Matchup. Tut mir leid, die Spurs kann man wohl generell mal schauen. Es ist immer toll, diesen fundamental richtigen Basketball zu sehen. Für eine Serie in den Conference Semis wünsche ich mir dann tatsächlich aber ein bisschen ein in der Breite Talent gespickteres Team. Und das sind für mich tatsächlich die Denver Nuggets und vor allem dann Nikola Jokic, für den ich immer gerne den Fernseher anschalte oder mein Tablet anmache. Aber kommen wir doch vielleicht zu den beiden vermeintlich besten Teams in der Conference und direkt mal in die Runde gefragt, ist das so? Wie krass sag ich mal, hat es euch weggescheppert, dass die Houston Rockets Utah so aus der Halle geschossen haben. Ich glaube, Zille, zu den Utah Jazz hast du eine ziemlich fundierte Meinung, da würde ich dir den Vortritt lassen. Ich bin da schockiert. Ich bin schlichtweg schockiert. Also das ist die Mannschaft mit dem besten Defensive Rating, die im ersten Spiel, was, 31 oder 32 Stück kriegt? Ja. Die Spiele habe ich auch wirklich gesehen. Das stimmt gar nicht. Also insofern, wenn ihr mich jetzt fragt, wer ist mein Player to watch, dann ist es Quinn Snyder. Weil irgendwas stimmt da nicht. Also wenn irgendeine Mannschaft brennt und für Herz steht und verteidigen und für all das, dann sind es die Utah Jazz. Und da passiert gar nichts. Das sind Rookie-Mistakes, Rookie-Fouls an der Dreierlinie beim Layup. Die werfen Bricks, die gehen nicht zum Korb. Donovan Mitchell, schlimm. Der nimmt zwei Freiwürfe in einem Spiel, wo er einen von 13 wirft oder so. Es ist, also ich bin da ganz, ich sammle mich erstmal und hör mir mal eure Meinung an. ich finde, auf der einen Seite sieht man, dass Utah überfordert ist mit dem offensiven, mit der offensiven Firepower, die da auf der anderen Seite steht, vor allem in Person von James Harden, aber auch Chris Paul, der, glaube ich, im ersten Spiel der alte Chris Paul war, Phil, du hattest das ganz am Anfang mal kurz erwähnt, der so zu seinen Spots findet, gerade so die am Elbow irgendwie von der Freiwurflinie, die beiden Ecken, da nimmt er ja unheimlich gern seine Mitteldistanzwürfe, das konnte er quasi ungehindert machen. Ich glaube, das ist die eine Seite, dass sie ziemlich überfordert sind mit dem Shooting. Auf der anderen Seite finde ich, und das spielt so ein bisschen da rein, was Zille gerade gesagt hat, ich finde es teilweise so einfach und das auch bei jemandem, wenn ich jetzt mal eine Person rauspicke, der vielleicht nicht unbedingt was dafür kann, aber der da so sinnbildlich versteht, ist Rudy Gobert. Diese Lobs, die James Harden wirklich jedes Viertel bestimmt was dreimal oder so spielt, die sind einfach so einfach ausrechenbar, weißt du? Also Ricky Rubio oben, top of the key, verteidigt immer den rechten Arm von Harden und zwingt ihn dann quasi dazu, statt seinen Stepback-Dreier zu nehmen, zum Korb zu ziehen, ab durch die Mitte. Derek Favors hat keine Ahnung, wie man Help-Defense spielt. Das heißt, Rudy Gobert muss rausrücken auf James Harden, weil er sonst eben für sein berühmtes End-One dann beim Korb abschließt. Was dazu führt, dass James Harden den Ball einfach in die Luft wirft und da steht dann Nene, da steht dann Clint Capella, wer auch immer. Und die kriegen, also ich, ohne die Statistik zu kennen, würde ich jetzt mal sagen, dass irgendwie 6 bis 8 Alley-Oops pro Spiel bei Houston dabei rauskommen. Und das ist so einfach und das sind so leichte Punkte, die man einfach verhindern kann, wenn man bessere defensivere Rotationen spielt. Und deswegen bin ich eigentlich genauso überrascht wie Zille da. Ist das so, aber? Weiß ich nicht. Also ich würde wirklich offen stellen. Ich glaube, das sieht so aus, als könnte man das einfach verteidigen, aber ich bin der Meinung, dass es da keinen Blueprint für gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich wieder ein bisschen auf den Bandwagon mit draufgesprungen und sage einfach, was James Harden da macht, ist einfach fundamental schwer zu schlagen. Also ich will jetzt da kein anderes Adjektiv zu nehmen, weil in der nächsten Runde sieht es vielleicht ein bisschen anders aus und da wird er vielleicht geschlagen. Aber ich sehe momentan in der Verfassung keine Möglichkeit, wie die Utah Jazz da auch nur irgendwie eine Schnitte bekommen sollten, weil es so in Anführungsstrichen einfach ist, halt die Stärken zu eliminieren, die defensiv bei den Utah Jazz vorhanden sind, indem man eben Gobert rauszieht, indem man eben sagt, okay, wenn dann Ingles von der Weak Side irgendwie hilft innen und Gobert übernimmt und Capella übernimmt, dann kriegst du halt zu Gordon raus so und so spielst du und das machst du so lange, bis halt irgendwie ein anderes Konzept kommt und es kommt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann finde ich das einfach fundamentally sound, wie man halt sich eingestellt hat gegenüber den Gegner. Und da werden sie dann halt auch entsprechend die mit 4-0 wegputzen. Ja, also da vielleicht... Aber das Schlimme ist... Nee, du. Also wir reden ja die ganze Zeit über die Offense von Houston. Dass die gut ist, wissen wir schon die ganze Zeit. Aber ich glaube, das, was Utah so fertig macht, ist deren Defense. Also damit haben wir nicht gerechnet, dass Eric Gordon besser verteidigt als die halbe Mannschaft der Utah Jazz. Ich meine, der spielt da irgendwie Lockdown-Defense irgendwie gegen Donovan Mitchell. Ich glaube, das ist das, womit keiner gerechnet hat. Also dass die wirklich, du kannst ja auch gegen du kannst auch gegen Houston verlieren. Darüber wäre ich doch gar nicht sauer. Aber du verlierst halt 118 zu 112, aber nicht mit 52 Punkten in 2 Spielen. Also insofern, dass die Offense haben, ist doch klar. Aber du kannst nicht dich von denen defensiv so verarschen lassen. Das macht mich fassungslos. Ja, ich würde zu dem, was du gesagt hast, würde ich dagegen halten. Gucken wir uns mal die letzten beiden Jahre der Houston Rockets an. Wie hat man denn da die Houston Rockets am besten verteidigt? Diese Kickouts und so und diese Lobs, die gab es schon immer. Das ist ja quasi das D'Antoni-System über James Harden, worauf sich alles aufgebaut hat. Aber was am Ende zum Erfolg geführt hat, ist James Harden dann seine Schüsse von draußen zu geben. Einfach nur ob der Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht 35% von außen trifft. Aber dann hole ich mir vielleicht darüber die bessere Chance, als wenn ich 8 oder 10 Lobs pro Spiel zulasse, die wahrscheinlich irgendwie eine Effizienzrate von 1,8 Punkten pro Possession haben oder so. Also diese Dinger gehen immer rein. Und dann würde ich halt sagen, bei diesem ganzen Geswitche, was da passiert, dann lass doch James Harden irgendwie seine 15 Stepback-Dreier pro Spiel nehmen. Ich nehme die 30% 8-mal lieber mit, als die 75% oder 80%, die diese ganzen Lobs dann eben verursachen. Das sieht, und ich finde, dazu kommt auch noch der Motivationseffekt. Wenn du, klar, so ein Stepback-Dreier ins Gesicht ist auch für den Gegenspieler immer scheiße, aber wenn um dich rum die ganze Zeit Capella und Nene durch die Zone fliegen und einen einfachen Punkt nach dem anderen kriegen, glaube ich, dann ist das irgendwie auch für die Moral der Truppe nochmal ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite, klar, Zille, ich würde dir recht geben, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass, wir haben vor der Saison ganz viel darüber gesprochen, ohne Trevor Ariza, ohne Bamute und so, wie verteidigt Houston dann, haben sie nicht da einen echt krassen Einbruch zu verzeichnen. Das scheint jetzt irgendwie gerade nicht so der Fall zu sein, gerade gegen Utah, aber ja, Phil, ne, da kommt ja auch nichts von der anderen Seite. Ja, da ist man natürlich ein bisschen enttäuscht, also insbesondere wenn man offensiv den Output von Joe Ingles zum Beispiel nimmt. Ich denke, er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der ein offensives Feuerwerk abfackelt. Wohl ist er aber jemand, der in dem letzten Jahr gegen OKC unheimlich treffsicher war und dann eben auch entsprechend den Ball verteilt hat und dazu geführt hat, dass man eben ein sehr ausgeglichenes Spiel abliefern konnte. Das ist in diesem Jahr jetzt nicht unbedingt so. Ich bin auch nach wie vor ziemlich kritisch, ob es gut ist, mit Derek Favors zu spielen, weil ein Twin-Tower-Ansatz meiner Ansicht nach insbesondere gegen Houston nicht unbedingt sehr zeitgemäß ist. Offensiv hat er sehr solide gespielt bislang. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man sich da defensiv nicht in gewisser Weise selbst verhaftet, indem man dann eben zwei große Spieler gleichzeitig auf dem Court lässt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der idealste Approach, aber andererseits hat man da natürlich auch nicht ganz so viele Optionen auf dem Flügel. Man hat im Prinzip nur Jay Crowder und Royce O'Neal, die dann von der Bank kommen können und ein bisschen Variabilität bringen. Aber das ist offensiv natürlich dann hingegen auch wieder eine recht dünne Besetzung. Ja. Es gibt ein, dass die Utah Jets haben ein großes Problem, das ist Kyle Korver. Also der spielt offensichtlich auch verletzt. Ich bin gespannt, ob er das nächste Spiel überhaupt spielt. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Der hat in im ersten Spiel 10 Minuten gespielt und keinen einzigen Wurf genommen. 4 Fouls aber dafür. Er hat im zweiten Spiel 2 Minuten gespielt, 2 Würfe genommen, beide nicht zum Korb gebracht. Ein Airball und einmal geblockt. Und der hatte die letzten 6 Saisonspiele schon ausgesetzt mit einer Knieverletzung. Das heißt, Kyle Korver ist definitiv kaputt. Und das tut denen so unglaublich weh. Die Bilanz, ich weiß wieder, es sind nur Statistiken und hat nichts mit Matchups und Playoffs zu tun, aber Regular Season Bilanz mit Korver ist bei 68%. Ohne Korver sind sie unter 500. Also es ist schon, der tut denen schon richtig weh. Ich glaube, dass zum Beispiel auch die Saison von Donovan Mitchell kann man genau am Erscheinen von Kyle Korver festmachen. Bis der kam, war Donovan Mitchell auch so ein Kandidat für Sophomore Slump. Als er da war, wurde er dann langsam, kam er so in Holsterform, zum Schluss dann noch mehr. Und jetzt ohne Kyle Korver ist er wieder da, wo er am Anfang der Saison stand. Wir haben da ja vorhin drüber gesprochen in unserem kleinen Vorgespräch irgendwie, dass solche Typen wie Kyle Korver sich auch immer mal wieder in irgendwelchen Championship-Teams oder so wiedergefunden haben. Sei es irgendwie ein Mike Miller und James Jones bei Miami. Mir ist da gerade noch irgendjemand anders eingefallen vorhin, den habe ich jetzt gerade, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber solche Spieler, die eben für das Statistikboard nicht unbedingt wichtig sind, aber für das Spacing und vielleicht da irgendwie dann dir zustimmt, was Donovan Mitchell angeht, den musst du halt trotzdem verteidigen. Also gerade wenn Kyle Korver dann verletzt ist, der davon lebt, irgendwie schnell an Blocks vorbeizuhuschen, oder wir haben jetzt bei Philadelphia zum Beispiel auch nur über Simmons und Butler und Tobias Harris und Embiid gesprochen, aber nicht über J.J. Redick. Aber diese Spieler sind ja dann eigentlich die gegnerische Defensive zwingen, eben nicht zu doppeln, weil du dir eben nicht leisten kannst, den an der Dreierlinie frei stehen zu lassen. Und ja, also die Statistiken von Kyle Korver kannte ich jetzt nicht, das ist natürlich schon ziemlich schockierend, aber ja, das wäre natürlich, gerade wenn Phil, wie du gesagt hast, Joe Ingles dann irgendwie nicht trifft, so wie im letzten Jahr, dann wäre Korver natürlich einer, der dir, ob seiner Gefährlichkeit, dass du ihn verteidigen musst, dann irgendwie erlaubt, dein Spiel nochmal offensiv flexibler zu gestalten, ne? Ja, ist es in der Tat der Fall. Ich weiß nicht, ob hier ein bisschen die Resignation oder Frustration spricht oder zu hören ist in meiner Stimme, dass ich hier eine gewisse Finalität der Dinge schon sehe. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall, wenn man nur zwei Spiele gespielt hat und jetzt quasi nach Hause geht. Aber die Deutlichkeit, die man bislang in den ersten beiden Spielen gesehen hat, verführt mich im Prinzip doch ein bisschen dafür zu sagen, dass auch ein Kyle Korver, wenn er denn, weiß ich nicht, 15 Minuten spielen würde oder ihm vernünftige 15 Minuten, 12 Minuten geben würde, da nicht unbedingt groß was dran ändert. Mal sehen, inwieweit man es eben schafft, tatsächlich defensiv es zu verhindern, dass Chris Paul und auch James Harden zu ihren Sweet Spots ziehen. Ich hatte das vorhin erwähnt, für mich ist absolut mindblowing, dass James Harden bislang nur viermal an die Linie gegangen ist, weil er einfach nicht häufiger an die Linie gehen musste. Er hat da, glaube ich, auch echt gar keinen Bock drauf, irgendwie mal ein hartes Foul zu bekommen oder sowas, sondern sagt einfach, hey, ich kick den einfach raus oder knall ihn einfach im Crossover 3 ins Gesicht. Da übrigens auch, einmal hat der Ricky Rubio fast nach Spanien verschifft mit einem Hesitation Move. Also er hat den Dreier nicht getroffen, aber hat tatsächlich noch so ein Shimmy reingelegt. Und ich meine, ich habe es echt nicht gefasst. Das ist das erste Spiel in den Playoffs gewesen. Und mit was für einer, ja, dreistigen Lässigkeit im Prinzip er aufgetreten ist, kann man gut finden oder sagen, okay, mal sehen, was in der nächsten Serie passiert. Aber ich sag wirklich ganz ehrlich, für die Rockets-Reihe, für die Jazz reicht's. Ja, für die Jazz reicht's auf jeden Fall. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man als Defender aktuell in der NBA gegen niemanden scheißiger aussehen kann als gegen James Harden. Natürlich, weil er irgendwie einen 5-Schritte-Stepback dir ins Gesicht knallen kann. Auf der anderen Seite, weil du, wenn du ihn halt versuchst, eng zu verteidigen, ja immer irgendwie ein Plus-One ziehen kann. Aber ja, auch einfach aufgrund dieses Hazys und aufgrund des Crossovers, du siehst einfach immer kacke aus, glaube ich. Da bin ich mal gespannt, wie das in der nächsten Serie gegen den Gewinner Clippers und Golden State, aber ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass das Golden State werden wird, wie das dann aussieht. Vielleicht gehen wir die einfach an, das ist die letzte Serie für heute, dann haben wir es durch. Alle haben drüber gesprochen, der größte Comeback-Win in der NBA-Geschichte, 31 Punkte, die Clippers aufgeholt haben. Natürlich irgendwie geil, weil ich glaube, bei uns dreien einhellig die Meinung, dass wir das Team der Clippers irgendwie mögen, für ihre Spielart, für genau das nämlich, was wir bei den Utah Jazz irgendwie vermissen, so Grit and Grind, wie Phil und ich das früher auch immer bei Memphis gefeiert haben und so, das lässt sich da bei den Clippers in der einen oder anderen Ecke wiedererkennen. Viele haben in der Serie, also die Narrative der Serie war eigentlich fast ausschließlich Kevin Durant, so wie ich das Gefühl hatte. Ob des Matchups gegen Patrick Beverley auf der einen Seite, der da so ein bisschen die sensible Seite von Kevin Durant ausgenutzt hat und dann aufgrund dessen, was alle erwartet haben, dass er halt zurückkommt und dann sagt, pass mal auf, Freunde, ich bin vielleicht sogar der beste Offensivspieler der Welt aktuell und hat den dann 38 Punkte reingeknallt. Alles andere, meiner Meinung nach, das sind nur meine 2 Cents jetzt, bevor ich erstmal vielleicht an dich weitergebe, Zille, alles andere, als dass Golden State jetzt alles gewinnt in der Serie und die Clippers da auch nicht den Hauch einer Chance haben, wäre schon für mich eine Überraschung. Genau. Das sehe ich genauso. Es ist interessant trotzdem, dass ich das, was Golden State die ganze Saison ausgezeichnet hat, so diese Cockiness, Überheblichkeit, nicht so richtig alles zusammen beisammen, komische Niederlagen da. Was war das gegen Dallas mit über 40 und so weiter? So, dass sich das bis in die Playoffs fortsetzt. Weil ich meine, alle, du auch, Marius, alle haben immer gesagt, ja, warte mal ab, bis Playoffs sind und dann gehen die irgendwie, dann sweepen die sich durch bis ins Finale und komischerweise hat es schon im zweiten Spiel nicht mehr gereicht, mit 31 Punkten Vorsprung. Also da ist schon irgendwas in der Einstellung, was da so ein bisschen fehlt. Das hat nichts mit den Spielern zu tun. Die sind alle mindestens genauso gut wie letztes Jahr und so weiter. Also insofern, da stimmt was im Kopf nicht so hundertprozentig. Und vielleicht ist es dann so, dass die ein oder zwei Free Agents viel haben, die mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ich weiß es nicht, aber ist mir unerklärlich, wie man 31 Punkte gegen eine Mannschaft mit drei Rookie-Startern in den Playoffs hergeben kann. Das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Als sei denn, man ist irgendwie Fan von der Wettmafia oder so. Ja, das stimmt. Finde ich interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da überhaupt nicht, wie soll ich sagen, ich bin da überhaupt nicht in einem Status oder in einem Mindset, dass ich irgendwie sage, okay, das ist ja ein Problem. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu entspannt oder bin nicht emotional invested genug in die Warriors, dass ich jetzt das nicht als großes Problem erachte, aber ich glaube einfach, sie sagen, okay, und wenn wir das Spiel jetzt verloren haben, scheißegal, nächstes Mal spielen wir einfach wieder klassischen Warrior-Ball und knallen die Leute mit 30 aus der Halle. Und das passiert dann. Kevin Durant scored dann halt einfach 38 und dann wischt man sich den Mund ab und sagt, okay, jetzt steht 2-1 und wenn wir jetzt noch ein Spiel gewinnen, ist die Sache eh gegessen. Und dass das nicht unbedingt für spätere Serien, wo vielleicht auch noch ein bisschen bessere Franchises oder ein bisschen ausgeglichenere Teams kommen, nicht ein schlechtes Omen oder ein schlechtes Vorzeichen ist, das mag sein, aber für die jetzige Serie muss ich sagen, okay, es war ein tolles Spiel, es hat man schön, war eine nette Story, war spannend, finde ich auch total klasse, dass Lou Williams da halt im Prinzip es allen gezeigt hat. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt sonderlich schlimm für die Warriors. Also ich finde sie trotzdem noch ziemlich solide, muss ich sagen. Hm. Vielleicht unterschätze ich das. Nee, natürlich ist das nicht schlimm gegen die Clippers, ist doch klar. Die Frage ist, ob sie das abstellen können, weil sie hatten es die ganze Saison, haben es jetzt in der ersten Runde und ist dann die Frage, schaffen sie es auch im Conference-Finale oder im NBA-Finale abzustellen und sind 100% bei der Sache in jeder Minute. Das ist einfach die offene Frage dahinter. Dass es gegen die Clippers ist, ist komplett wurscht. Die können doch wahrscheinlich auch noch ein Spiel verlieren, ist egal. Ja, ich ehrlich gesagt, bei mir, mein Player to watch, obwohl er nicht spielt und verletzt ist, ist Boogie Cousins, aber nur aufgrund der Tatsache nicht, was er dem Spiel bringen könnte, sondern weil die Rotation der Golden State Warriors dadurch noch mal ein bisschen enger wird und weil, das hat man jetzt auch schon im Spiel 3 gesehen, dass solche Leute wie Sean Livingston und Iggy einfach noch ein paar Minuten kriegen muss. Und deswegen glaube ich, dass jedes Spiel mehr, gerade bei den älteren Spielern, dann den Warriors schon wehtun kann. Also ich glaube, sie sind schon krass darauf angewiesen, dass gerade Livingston und Iggy in den Minuten, die sie kriegen, und dass sie versuchen, das immer bei so wenig Minuten wie möglich zu halten, dass die gute Leistung bringen, weil wenn wir dann mal angucken, wie gerade was die Offensive angeht, wie breit Houston, da haben wir eben drüber gesprochen, aufgestellt ist, dann brauchst du halt schon echt eine Killer-Defense von Iggy, dann brauchst du die Ruhe von Sean Livingston und die Midrange-Jumper und so. Und wenn die dann nicht sitzen und du jetzt bis ins Finale dann irgendwie viele Minuten auf die beiden spielen musst, damit sich die anderen auch mal ausruhen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass das gegen bessere Teams echt zu einem Problem werden kann. Wird euch beiden selbstverständlich recht geben, die Serie gegen die Clippers ist eigentlich schon gelaufen gewesen, bevor sie angefangen hat und das war irgendwie eine ganz coole Story, aber ich glaube einfach, dass man sich diesen Lapsus oder diese Arroganz nicht erlauben kann, weil man wirklich, wie gesagt, eben darauf angewiesen ist, gerade die älteren Rollenspieler so wenig wie möglich spielen lassen zu müssen. Ja, ältere Rollenspieler ist übrigens eine witzige Überleitung dazu, dass im Jahr 2019 Andrew Bogut noch ein Playoff-Spiel startet, was seinerseits sehr amüsant ist und auch für das Teambuilding im Prinzip dann steht für die Warriors, ist sicherlich nicht schlecht, aber das Triumvirat um Kevin Looney, Andrew Bogut und dadurch, dass es natürlich einer meiner Spieler oder Player to watch ist, auch Jordan Bell vielleicht noch mitgenommen, auch wenn der so ein bisschen der Odd Man Out ist, das wird sicherlich sehr spannend sein, wie diese Spieler, die dann auf der 5 doch noch einige Minuten sich teilen werden müssen, was sie an Stabilität eben dem Team bringen. Und ich denke, das könnte durchaus eine Achillesferse sein. Offensiv ist das alles in Ordnung. Draymond Green kann halt nur nicht irgendwie 20 Minuten Small Ball Fünfer spielen. Ne? Und das wird interessant sein, wie sie dann eben Matchup-basiert darauf antworten, insbesondere wenn dann Houston in der nächsten Runde kommen sollte. Damit sind wir ein Punkt vielleicht noch, allerdings soll ich noch was da hinterherlege. Ich glaube, wir tun gut daran, auch noch ein paar Sätze zu tatsächlich den Clippers zu verlieren. Das wäre sehr schade, wenn wir einfach die erste Runde im Prinzip so übergehen und sagen, okay, das sind eh die Warriors, weil letztlich muss man doch viel Respekt zollen, wie sich das Team da aufgestellt hat von den großen Jungs. Ich glaube, Montrezl Harrell ist tatsächlich einer der schönen Stories in dieser Saison und auch der Postseason mit Lou Williams zusammen. Ich glaube, Zach Lowe hat es gesagt, ist nachgewiesen einer der besten und effizientesten Pick-and-Rolls in der Liga, und das setzt sich im Prinzip jetzt sogar gegen das Top-Team der Liga fort, und das ist allererste Sahne, wie man das Team da aufgestellt hat, wie diszipliniert sie spielen und dann eben auch nicht einfach den Kopf runterhängen zu lassen, wie es zum Beispiel Denver gemacht hat, wie wir es bei anderen Teams häufig kritisieren. Nein, da sagt man, okay, man spielt die 48 Minuten und zieht das durch, und da muss man einfach sagen, Chapeau, dass dann eben so ein Game Tour auch mal rauskommt. Zille, du wolltest eben was sagen noch? Bevor wir zu den Clippers kommen, die finde ich auch wirklich toll, nochmal nur sagen, also mein Player to Watch tatsächlich auch auf der 5, weil ihr beide irgendwie die Fünfer hattet, mit Bogut und Boogie und so weiter. Kevon Looney, auf einmal ist er wieder da. Finde ich spannend. Der hat eigentlich schon mal vor 2 oder 3 Jahren irgendwie so ziemlich gute Playoffs gespielt. Ja. Und dann war der wieder untergetaucht in der Rotation, dann hatten sie JaVale und jetzt hatten sie Boogie und jetzt sind die alle irgendwie weg oder kaputt und jetzt ist er auf einmal wieder da und spielt wieder gut. Also insofern ist das so mein Player to Watch. So irgendwie so ein Déjà-vu. Ja, absolut. Wie viel, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, wahrscheinlich hat er nie mehr als 20 Minuten gespielt, aber ich glaube, das ist zwingend notwendig, ne? Also Phil hat es ja gerade schon angesprochen, wenn dann Nene und wenn dann Capella vor allem kommen in der nächsten Runde oder dann irgendwie vielleicht sogar in einem Fareed oder dann in einem Conference Final irgendwie Jokic oder so, wenn man sich dann nur auf die alten Knochen von Bogut verlassen muss, glaube ich, dann wird's echt eng. Aber ich weiß, der kriegt Foul Trouble. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Da könnte man allerdings auch mal, ich weiß nicht, ob wir das ins gleiche Horn blasen wollen wie die amerikanischen Journalisten die letzten 2 Wochen, aber es wurde viel über Foul Trouble bei Kevin Durant gesprochen und auch was Tex angeht und seine, wie einfach er ist, aus dem Konzept zu bringen ist. Foul Trouble ist bei den Warriors, glaube ich, echt ein großes Thema, auch in dem letzten Spiel, wo sie echt gut gespielt haben und die Clippers an die Wand gespielt haben. Ich glaube, nach 10 Minuten oder nicht mal 10 Minuten Thompson mit einem, Curry mit 2, Durant mit 2, was ja auch immer so ein bisschen so ein Zeichen dafür ist. Mein Handballtrainer hat immer gesagt, verteidige mit den Beinen und nicht mit den Armen, weil mit den Armen verteidigen heißt, dass man so ein bisschen faul ist und den letzten Schritt eben nicht machen möchte. Das zeugt natürlich vielleicht auch ein bisschen dafür, dass die das alles so auf die leichte Schulter nehmen. Aber auch da der Hinblick auf die nächste Runde wird anders sein. Zilli, ich würde dich gerne noch nach den Clippers fragen, weil wir da unter der Woche drüber gesprochen haben und du auch ähnlich wie Phil gerade gesagt hast, dass wir beide der gleichen Meinung waren, dass wir wahnsinnig viel Respekt davor haben, wie die sich aufgestellt haben, was die da für ein Team geformt haben und wie die halt auch wirklich bis zur letzten Minute immer voll dabei sind, ne? Ganz genau. Und dann die Frage, was aus denen wird mit ihren Max-Slots, die sie haben, ne, für diesen Sommer. Also, die spielen mit 3 Starting Rookies. Einen haben sie geschenkt bekommen, das hattet ihr auch schon mal thematisiert, wo sie Jimmy Jerry West und die Clippers totgelacht haben über Ivica Zubac. Der hat wohlgemerkt in einem Blowout, aber der hat trotzdem im letzten Spiel, glaube ich, irgendwie 15 Rebounds. Was hat er denn gemacht hier? Ja, irgendwie sowas, ja. 18 Punkte, 15 Rebounds als Geschenk. Ja. Muss man sich mal überlegen. So, dann ist natürlich irgendwie Alexander. Finden wir alles gut, dann Shamet, der irgendwie auch mitgegeben wurde zum Draft, zum Trade. Das finde ich immer geil, wenn so Spieler so Dreingaben für einen Trade irgendwie in dem Tobias Harris Trade, wenn die sich am Ende vielleicht besser irgendwie machen und als größerer Spieler herausstellen als der Spieler, der eigentlich getradet wurde, ist auch super geil. Und natürlich Montrezl, dem zuzugucken, sagen immer alle, der hat die besten Hände im Basketball, aber die hat er wirklich, wie der den Ball packt, das ist unglaublich. Insofern sind die alle geil. Ich finde Pat Beverly, ich habe den immer gehasst, weil er halt in die Knie springt und weil er dirty spielt. Ich mag Leute, die hart spielen, aber nicht Leute, die andere verletzen wollen. Aber dem jetzt zuzugucken, wie der diese Mannschaft eint, wie die Rookies zu ihm hinlaufen, wie er mit allen auf dem Platz redet, das ist so ein großartiger Leader, wie die alle zu ihm aufschauen, das finde ich schon wichtig. Weil ich frage mich nämlich, wenn sie jetzt Free Agents holen, wen holen sie und wie passen die in dieses System da rein? Zum Beispiel in Kawhi, ne, der ja überhaupt nicht spricht. Was machst du mit drei Rookie-Mannschaft und du hast einen Franchise-Player, der nicht nur kein Leader ist, sondern sozusagen ein Neutrum. Würde das passen? Oder brauchst du nicht jemanden, der dir irgendwie an die Hand nimmt, so wie Pat Beverly das macht, aber der ist jetzt auch keine 25 mehr. Also insofern, ich finde, wie sie spielen, fantastisch, Sweet Lou, fantastisch. Und ich frage mich, ich bin gespannt, was wir im Sommer machen und wie das dann zusammengeht. Da bin ich so gespannt drauf. Phil? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind sehr angenehmerweise im Prinzip dieser Widerspruch zu den Lakers. Nicht nur, dass die beiden Franchises natürlich beide aus der City of Angels sind, sondern dass sie im Prinzip alle Spieler in ihrem Team irgendwie Misfit sind und nicht mehr im nächsten Jahr unter Vertrag. Aber so spielen, als wären sie seit jeher bei dieser Franchise und geben alles, als hätten sie im Prinzip 5 Jahre noch Vertrag und der Franchise alles zu verdanken. Und in Umkehr sind die Lakers im Prinzip ein Team gewesen, die gedraftete Rookies unter Vertrag haben und alle möglichen Stars oder Altstars, die teilweise langfristige, zumindest die jungen Spieler langfristige Verträge haben, aber alle so spielen, als seien sie nächstes Jahr schon weg, was ja wahrscheinlich sich sogar bewahrheiten wird. Das fand ich wirklich so ein bisschen die schöne Ironie des Schicksals, dass sich das nochmal bewahrheitet hat, auch in den Playoffs. Ja, wie gesagt, ich glaube, Zilla hat es gut zusammengefasst, insbesondere die jungen Spieler. Ich hatte immer schon einen kleinen Weakspot für Danilo Gallinari. Ich glaube, das ist auch immer schön, ihn zu sehen, dass er tatsächlich mal eine Saison gespielt hat, wo er gesund war und auch durchgehend gesund den Jumper setzt er auch jetzt in den Playoffs. Insofern freut mich das sehr. Wir sind durch, Männer. Alle Serien abgefrühstückt. Heute Nacht geht es weiter mit Philadelphia gegen Brooklyn, mit Denver gegen San Antonio, Milwaukee gegen Detroit und Houston gegen Utah. Für alle Leute, die in Deutschland gucken, Phil, sorry, aber das sei an dieser Stelle erwähnt, dass du es... Wann könntest du es eigentlich gucken? Um 6 Uhr morgens oder was? Boah, Live-Spiele, da muss ich mir erstmal nochmal in der Tat angucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist morgens immer so. Je nachdem, wo natürlich das stattfindet. Ich kenne jetzt die amerikanischen Zeiten nicht mit Eastern oder Pacific. Ja. Ist es tatsächlich morgens so zwischen 6 und 9 ungefähr hier. Ja, das ist die Zeit, wo wir morgens, wenn Zilla und ich manchmal anfangen, morgens zu schreiben, wo dann noch das vierte Viertel von Golden State oder so läuft. Aber guckbar auf jeden Fall für uns sind heute Abend um 9 Philadelphia, um 11:30 geht auch noch Denver und sonntags sind die Spiele ja sowieso immer recht fanfreundlich für die Deutschen um 7 Uhr abends und um 9:30. Insofern hat super viel Spaß gemacht. Zille, vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Echt cool. Und wir, Phil, wir hoffen dann mal, dass wir übernächstes Wochenende vielleicht direkt wieder am Start sind. Und dass wir nicht wieder 4 Wochen brauchen, um irgendwie mal vor das Mikrofon zu treten. Unbedingt, so machen wir das. Vielen Dank, Zille, für deine Insights. Hat Spaß gemacht. Insbesondere dann natürlich die kleinen Anekdoten und wir hoffen, dass ein paar Spiele ein bisschen mehr Oldschool gespielt werden in der Tat. Vielleicht sieht man ja dann auch noch die ein oder andere Nicklichkeit. Nicht, dass wir es wollen, aber wir begrüßen es vielleicht ein bisschen. Ja, Russell Westbrook und Damian Lillard müssen eigentlich noch ein bisschen was, da will ich eigentlich noch was sehen. Ja, so ein bisschen. Ich habe auch gerade irgendein Spiel gesehen, das war, ach hier, mit Kevin Durant und da gab es Double Technical für Green. Genau, ein Double Technical für Talken. Die haben sich nicht angeschrien, gar nichts. Die sind einfach nur den Platz runtergegangen und haben miteinander gesprochen. Double Technical ist unfassbar. Ja, hoffen wir mal, dass wenn es in Zukunft Double Technicals gibt, dass dann da ein bisschen mehr 90s Basketball bei rauskommt. Den Ellbogen von Joel Embiid haben wir gerade schon erwähnt, aber dafür muss er ja erstmal spielen. Ein kleiner Tipp vielleicht noch von mir. Tatsächlich, es werden wahrscheinlich einige unter euch sein, die League Pass auch gucken. Ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile schon, dass ich mir die Spiele nicht nur aussuche, je nachdem, wer da auf dem Parkett aufläuft, sondern auch, wer hinter dem Mikrofon sitzt. Wie der Zufall es will, ist das Team um Ian Eagle tatsächlich von den Nets extrem gut anzuhören. Insofern, wenn ihr Lust habt und den League Pass besitzt, guckt euch bitte den Nets-Commentary an, die machen echt einen soliden Job und machen Spaß, auch wenn die Halle natürlich extrem ruhig ist und man da eine Stecknadel fallen hören kann, ist es so, dass die auf jeden Fall, zumindest was die X's und O's betrifft, von der Kommentatorenseite her einen ziemlich soliden Job machen. Ja, und wenn man sich das Schlimmste anhören will, dann hört man den Houston Rockets und Clyde Drexler dazu. Unglaublich. Sehr schön. Dann vielleicht bis nächste Woche oder bis übernächste Woche, wie auch immer. Nochmal Zille, vielen Dank und Phil from Downtown. Frohe Ostern. Tschö. Stimmt, frohe Ostern.